Naja, du gehst nirgendwo hin, wenn du mit dem Karussell fährst. Und du magst ja stark sein, aber was ist so toll daran, eine Glocke erklingen zu lassen? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Kalimperlim. Hallo. Guten Abend. Das war mal ein schräger Textmaß. Ja. Werde ich niemals erkennen. Es gibt eine Coverversion von einer recht bekannten Band, aber der Song selber ist recht unbekannt, aber ich mag ihn sehr gern. Weil ich ihn so gern mag, sage ich euch, dass er Wall of Death heißt. Oh. Kenne ich trotzdem nicht. Tja. Aber den Rest müsst ihr selber rausfinden. Ja. Vielleicht habe ich ja Glück und das Post ist an einen Link oder so. So. Ja, was so passiert, war ja jetzt letzte Woche war ja nichts Besonderes. Irgendwie gab ja nicht die ganze Woche lang Salz von irgendwelchen Leuten. Irgendwie. Meinst du, weil wir Donnerstag nicht gestreamt haben oder so? Nee, also auch. Ich meinte unwichtige Dinge wie die Thüringenwahl, die Sachsenwahl und das würdelose Geschacher darum, wie man die AfD am besten irgendwie ausschließt. Egal, über welche Stöckchen man springen muss und ob man als Konservative im Namen Konservativer dann am Ende mit Kommunisten und ja, Beton-Stalinisten zusammenarbeiten möchte. Ja, ich bin ja nicht der Einzige, dem das so vorkommt, als hätte die Wagenknecht mal anders geredet, ne? Was irgendwie Koalitionsvariationen angeht. Nee, also Bin doch die eine oder andere pisst sich ein bisschen. ich weiß noch, als sie das da mit dieser Aufstehen-Aktion, da war ich noch so ein bisschen gedämpft, optimistisch, dass da vielleicht was bei rauskommt. Aber als das auch so komplett versandet ist und es im Endeffekt immer nur um sie ging und dann kommt sie mit diesem Bündnis Schnelle Weltherrschaft um die Ecke, wo sie ihren eigenen Namen drin hat und nee, nee, also die Personenkult. Kommunisten waren immer die schlimmsten. Ja, was gut geklappt hat, war die Zerstörung jetzt, ne? Und ich meine, wenn es der Wähler jetzt nicht versteht, dass die halt eben also keine andere Politik erwirken werden, sondern dass die schön fein sich versorgen lassen werden, von wem auch immer das Zünglein an der Waage. Ja, ich treffe komischerweise auf Leute, die das gut finden, teilweise. Zum recht großen Teil sogar. Und nach dem Motto, endlich hat sich jemand gefunden, der bei der AfD dagegen halten kann. Mars, bist du noch da? Ist gerade auf Verbindungsqualität schlecht Schien gewechselt. Ihnen das. Da ist er wieder. Na, das ist er. Was? Deine Du kannst weg ein bisschen. Verbindungsqualität wurde eben als schlecht angezeigt mit einem Satz. Oh. Aber jetzt scheint es wieder unter uns, Jetzt ja, ist er jetzt unten wieder, wieder ist es wieder grün. Oh, grün, komisch. Ich weiß ja. nicht, ich habe jetzt hier bei mir gar nichts gemerkt, aber schade. Also, wenn ich mich verabschiede, dann war es nicht absichtlich. Also, Schuld an den Wahlergebnissen von letztem Sonntag ist ganz klar der Russe, Putin, Medvedev, Und wer auch immer. CO2. Und das CO2. Auch das. Es ist aber auf keinen Fall sind die Grünen schuld, habe ich aus den Wortmeldungen der letzten 7 Tage Ja, gelesen. da haben wir gleich auch noch einiges an Weder Content, die an Grünen noch die Wahlsalz. Migranten noch sonst irgendwas. Es war der Putin. Und so klärt uns hier der Bayerische Verfassungsschutz auf über Doppelgänger, interne Details zu russischer Desinformationskampagne. Doppelgänger. Genau. Ich selber habe diese Sachen auch gekriegt, lustigerweise. Eine Zeit lang auf X. Das waren so Mails von Leuten, deren Namen sehr zusammengewürfelt aus einer Namensliste rüberkam. Und wo immer irgendwelche Inhalte gegen die Ukraine, für Putin, gegen die USA, für Russland und so weiter. Also es war immer das gleiche Muster von diesen Bots. Und ich habe die immer brav schön gesperrt, damit sie mich nicht nerven. Aber der Bayerische Verfassungsschutz sieht hier eine echte Gefahr in der Desinformationskampagne. Die haben zu diesem Zweck angeblich, also sie machen einen verantwortlichen Akteur in Russland aus, das machen sie daran fest, dass in verschiedenen ihnen in die Hände gefallenen Daten halt kyrillische Zeichen enthalten sind und dass derjenige, der diese Daten bearbeitet, manipuliert, erstellt hat, offensichtlich ein kyrillisches Keyboard benutzt hat. Zur Durchführung der Desinformationskampagne wurde vom Akteur handelsüblicher Server mit der Linux-Variante CentOS Stream 8 angemietet, auf dem die Traffic Distribution System Software Ketaro installiert wurde. Der Akteur installierte für die Verteilernetzwerke Facebook und X jeweils eigene Server. Die Verwaltung der Kampagne durch den Akteur mittels der webbasierten Softwarelösung Ketaro durchgeführt. Diese wird im Regelfall von Webagenturen mit dem Ziel benutzt, den Erfolg von Werbekampagnen im Internet zu messen. Führt der Nutzer einen erfolgreichen Login in Ketaro durch, gelangt er auch ein Dashboard. Dies ist eine Startseite, die einen Überblick über alle Möglichkeiten der Kampagnenverwaltung bietet. Abbildung 3 zeigt dieses wunderbare Tool. Und damit haben die praktisch halt diese Sachen gepusht, haben diese Bots losgeschickt, haben teilweise auch Seiten gebaut, die jetzt Seiten von Spiegel oder Welt sehr ähnlich sehen. Wir sehen hier gerade beim Scrollen also einen Putin von der Welt, der wohl gar nicht von Putin ist. Von der Welt ist, so rum. Und diese Sachen haben die Bots halt ordentlich verteilt. Und in diesem Ketaro haben sie halt sowohl praktisch im Speicherinhalt als auch sonst halt die Spuren von dem kyrillischen Eingabegerät gefunden. Und wir haben halt hier eine Menge Beispiele. Und wir haben auch dann hier, bist du gerade genau, eine Liste von Seiten, die eben, da mussten sie keine Fälschung machen. Also da haben sie die Putin ist doch gar nicht so schlimm Artikel selber gefunden. Wieso steht da jetzt nicht Spiegel und Welt drauf? Weil Spiegel und Welt gefälscht worden sind, die Artikel, die sie benutzt haben. Okay. Hier, das sind Webseiten, deren Artikel sie nicht fälschen mussten. Ach, weil sie selber in Richtung Russland freundlich tendieren. Mhm. Zum Beispiel die Berliner Zeitung, weiß man ja. Oder aber auch der Freitag von Herrn Augstein. Ist doch schon wieder was anderes, als ob da, also wenn da so Desinformation wirklich gemacht wird, oder als wenn jetzt eine alternative Webseite was darüber schreibt. Das ist irgendwie ein Unterschied. Naja, du machst es, du katapultierst halt dann das mit deinem Bot-Netzwerk, die Sachen zu mehr Sichtbarkeit. Okay, ja, okay. Zusammenfassende Bewertung. Die Analysen lassen den Schluss zu, dass der verantwortliche Akteur entweder eine personell höchst aufwendige manuelle Sichtung der internationalen Presse oder aber eine automatisierte Auswertung betrieb. Die Kampagnenverantwortlichen erstellten über die beiden Ketaro-Server insgesamt 7.983 Kampagnen und verteilten diese auf mehr als 700 Zielseiten. Interessant erscheint an dieser Stelle, dass Doppelgänger neben Nachbauten von Zielwebseiten und der Nutzung von Meinungsseiten auch Echtseiten mit Originalinhalten etablierter Anbieter nutzte, diese aus dem Kontext zerrte und für seine Zwecke nutzte. Der Akteur sammelte zur Steuerung seiner Inhalte nicht bloß Klickstatistiken, sondern darüber hinaus die Nutzerdaten der Leser, Geolokalisation, Zeitpunkt des Aufrufs, verwendetes Betriebssystem. Die Analysen belegen ein arbeitsteiliges Vorgehen. So agierten mindestens drei Gruppen. Das Vorgehen der für X- bzw. Facebook-zuständigen Gruppen unterschied sich dabei deutlich. Technische Administratoren erstellten ein Grundgerüst und erledigten die jeweilige technische Basisarbeit, wie zum Beispiel die Einrichtung der Systeme. Dann nochmal ihre Indizien, die ich schon genannt habe, für die russische Herkunft, die kyrillischen Schriftzeichen, die kyrillische Tastatur. Und als letzter Punkt, dem Akteur war der Schutz des eigenen Vorgehens wichtig. So konnten zahlreiche Maßnahmen aufgedeckt werden, welche eine Aufklärung und Sperrung dieses Vorgehens verhindern sollten. Solche Schutzmaßnahmen fanden auf Netzwerkebene und in der Anwendung selbst statt. Und sie sagen, dass die umfangreichen Aktivitäten von Doppelgänger, der Akteur betreibt seine Bemühungen, die westlichen Gesellschaften zu spalten, den demokratischen Bildungsprozess zu beeinflussen, nicht nur über die Analyse der betrachteten Server, sondern auch über andere internationale Infrastrukturen, was auch immer das bedeuten soll. Dann kommt eine lange Liste an Seiten, die benutzt worden sind, praktisch von diesen Leuten, um ihren Kram unter die Leute zu bringen. Ja, also. Ja, haben sie jetzt zum ersten Mal richtig so ein russisches Bot-Netzwerk dann nachgewiesen, sozusagen, ja, oder Desinformationskampagnen. Mhm. Wo sie lange Schwierigkeiten mit hatten. Nun gut, aber ich meine, der CIA kann auch, also ohne dass ich das jetzt als gesichert oder irgendwas annehme, der CIA kann auch ein kyrillisches Keyboard benutzen und kyrillische Schriftzeichen hinterlassen. Also. Mhm. Es ist nur der bayerische Verfassungsschutz, der hier was rausgefunden hat. Das ist nicht irgendwie Sherlock Holmes. Ist ja auch nur ein Indiz, haben sie gesagt, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du den anderen Artikel, den ich dazu eingereicht habe, in der Nähe hast. Da geht es ja nochmal ein bisschen um Amerika, wo das ja auch Kreise schlägt. Welcher wäre das denn? Oh, wie hieß denn der? Oh. DOJ, Russia and Propaganda at Gamers, Minorities in Wired Artikel. Okay, der gehört dazu. Ja, einer von den beiden, genau der. Ja, habe ich nicht richtig sortiert, glaube ich. Hier haben wir nochmal die internationale Perspektive da drauf. Hier geht es um einen Ilya Gambashidze. Der hat eine IT-Firma namens Social Design Agency gegründet in Moskau. Und der ist dann irgendwann, sein Name ist dann auf den Sanktionslisten für Russen aufgetaucht, die halt keine Geschäfte mit dem Westen machen dürfen aufgrund des Krieges. Und angeblich ist bei ihm der Grund, weil er Desinformation gegen die Ukraine gesät hat. Er hat angeblich das sogenannte Good Old USA-Projekt sich ausgedacht und damit halt angeblich spezifisch Minderheiten in den USA, Swing-State-Einwohner und Computerspieler ins Visier genommen und hat versucht, die auf die russische Seite zu ziehen, beziehungsweise denen auch vor allem klarzumachen, sie sollen Trump wählen. Weil das so eine politisch wichtige Gruppe ist oder was? Gehe ich von aus. Ja, weißt du nicht, wegen diesem Gamergate haben doch damals schon alle den Trump gewählt. Wenn die das einmal geschafft haben, dann können die das nochmal schaffen, die Gamer. So stand in allen möglichen Zeitungen, ne? Und diverse Wissenschaftler haben es auch behauptet. Also wird es ja wohl stimmen. Also. Schwarz auf weiß war. Ja, das Justice Department hat 32 Internetdomains beschlagnahmt im Zusammenhang mit dem Doppelgänger-Projekt. Wahrscheinlich dann Sachen, wo amerikanische Webseiten gefälscht worden sind, beziehungsweise ähnliches. Der FBI-Direktor sagt, Companies operating at the direction of the Russian government created websites to trick Americans into unwittingly consuming Russian propaganda. Also man hat hier amerikanische Staatsbürger dazu verführt, russische Propaganda zu lesen. Gambashidze hat wohl sogar Putin persönlich über den Fortgang seiner Bemühungen in Amerika berichtet. Die Dokumente zeigen, dass man versucht hat, auch in den USA eine gesellschaftliche Spaltung herbeizuführen, indem man rassistische Stereotype benutzt hat und Far-Right-Verschwörungstheorien, um die Leute zu kriegen, die Trump gewählt haben. Sie haben Angst, ihren American Way of Life zu verlieren und den American Dream, schreibt Gambashidze in einem Dokument. Diese Gefühle müssen ausgebeutet werden und in einer Informationskampagne für die USA eingesetzt werden. Das gleiche Dokument ist voller rassistischer und verschwörungstheoretischer Behauptungen, zum Beispiel, dass die Republikaner Opfer von Diskriminierung durch durch People of Color sind. Außerdem behauptet es, dass die Mittelklasse, die weiße Mittelklasse, dass gegen die diskriminiert wird mit hoher Inflation und steigenden Preisen, während die arbeitslosen People of Color die privilegierte Klasse werden in der Gesellschaft. Und das Ziel der Kampagne war kristallklar, to secure victory for Trump. Also Trumps Wahlsieg zu sichern, schreibt Gambaschidze in dem Planungsprojekt. Das klingt jetzt nicht so glaubwürdig, finde ich, weil es auch nicht nach einer Geschichte klingt, auf die die Leute reinfallen würden groß. Ich verstehe auch nicht genau, was, also das hätte ich gerne mal quantifiziert gehabt. Was war denn jetzt der Nutzen für Russland? Mhm. Ja, wie viele Leute haben dann wirklich irgendwie gedacht, oh ja, vielleicht ist das wirklich so, was die da sagen. Das steht ja im Spiegel. Ich weiß es ja nicht. Und was haben wir eigentlich von diesen ganzen Facebook-Aktionen mit Zensur und tralala, wenn das dann am Ende gar nicht funktioniert und dann doch Kampagnen durchkommen, so gemacht und so? Was soll denn das überhaupt, der ganze Kampf? Und ich meine, wie oft hat man uns erzählt, die Russen sind kurz davor, jetzt sind sie kurz davor aufzugeben wegen der Sanktionen und wegen der Tornados und wegen der Leoparden und was weiß. Immer wieder haben sie uns das erzählt. Ist das keine Fake News? Ist das nicht nur dazu da, in der Bevölkerung die Stimmung aufrechtzuerhalten? Ja, schmeißt noch mehr Geld hinterher. Ich finde Putin auch scheiße. Aber benutzt ihr nicht genau dieselbe Taktik, wenn ihr an der Macht seid, um eure Freunde irgendwie... Ich verstehe das alles nicht. Und wir haben noch gar nicht gesprochen über den Elefanten im Raum, der da heißt Soros, Gates, hier Pierre Omida, Jeff Bezos und wie das ganze Pack alles heißt, ja, dass ständig mit Geld Wahlen, Entscheidungen und Gesetze beeinflusst. Da sagt keiner was. Die kaufen ganze Social-Media-Sachen auf oder machen sie weg oder beschränken sie, damit eben nur die Wahrheit gesendet wird, die den Leuten genehm ist, die ganz oben sitzen und die Strippen ziehen. Was ist der Unterschied? Nur weil es der Putin ist, ist Bill Gates nicht genauso scheiße, der vertritt auch keine deutschen Interessen. Ja, und apropos das Department of Justice, die haben hier diese Woche also zwei Russia Today Mitarbeiter angeklagt. Und also Russia Today in Amerika gibt es nicht mehr, aber ich glaube, das war nicht, weil sie die irgendwie verboten haben oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, also irgendwie haben die das irgendwie selber eingestellt oder so. Wahrscheinlich, weil sie sich auch gedacht haben, dass es unter dem Namen jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute so interessant finden. Und stattdessen sind sie dann wohl dazu umgestiegen, amerikanische... Reingerätschen? Also die haben irgendwie ihren Großteil von der Satellitenabdeckung verloren in Amerika, nachdem der Krieg angefangen hat, und dann gesagt, okay, dann für die drei Leute, die uns im Internet gucken, machen wir jetzt hier kein Programm mehr, Sendung mehr, so wie es aussieht. Ja gut, danke für den Kontext. Und ja, sie sind jetzt also dazu übergegangen, amerikanische Influencer, Politik-Influencer, Journalisten, wie man es auch immer nennen mag, da zu finanzieren. Und das sind auch so ein paar Namen, die jetzt zwar alle nicht genannt werden, aber aus dem Zusammenhang konnten sich die Leute das halt zusammenpuzzeln, dass es da um eine Firma mit dem Namen Tennant Media ging. Und die wurde also, die Chefin davon ist hier die, wie heißt sie nochmal, mit bürgerlichen Namen. Das ist so eine Kanadierin mit einem chinesischen Vater, glaube ich, die in Hongkong aufgewachsen ist. Lauren Chen, genau, ja. Die macht das irgendwie zusammen mit ihrem Mann. Und bei diesem Tennant Media, da wurden also auch, da sind also auch Sachen, für die wurden auch Sachen produziert von dem Tim Pool, der auch ziemlich bekannt ist, der damals hier sich in beim G20-Gipfel durch Hamburg hat jagen lassen von irgendwelchen superschlauen Antifaschisten, die sich danach im deutschen Fernsehen dafür rechtfertigen durften. Lauren Southern, genau, die war auch mit dabei, sowohl in Hamburg damals als auch bei diesem Tenet Media Ding. Und auch der Dave Rubin war da wohl mal mit von der Partie, mittlerweile wohl nicht mehr, aber der hat da auch mal Sachen für die gemacht. Das ist ja so einer, der früher mal bei diesen Young Turks mit dabei war, mit von dem Cenk Uygur und diesen Leuten, genau, die so aus dem linksprogressiven Lager waren. Und mit denen hat er so ein bisschen gebrochen und da hat er erstmal so ein bisschen alleine gemacht und dann war er irgendwie bei diesem, was der Larry King da irgendwie mal gestartet hatte, der Talkshow-Typ da aus Amerika. Bei dem war er irgendwie mal für eine kurze Zeit und dann hat er es wieder alleine probiert und ja, keine Ahnung, danach habe ich auch irgendwann so ein bisschen den aus den Augen verloren, weil der war dann irgendwie, hat sich dann bei irgendwelchen Republikanern da irgendwie angebiedert und irgendwie sämtliche Sachen, die ihn früher mal ausgemacht haben, fand er dann irgendwie blöd. Ich meine, kann man ja machen, aber es war halt, wirkte halt alles so ein bisschen so nach dem Motto, ja, das sind jetzt die Leute, die mir irgendwie Geld geben, die mich hier finanzieren, mein Privatendeavor, und wenn die mich jetzt hier finanzieren, dann mache ich natürlich so ein bisschen das, was die auch hören wollen, ne? Und ja, das kam mir halt schon so ein bisschen so vor, als wäre der so ein bisschen dann da so unterwegs. So dieses Grifting, was immer vielen vorgeworfen wird, bei dem trifft das, glaube ich, schon irgendwie zu, dass er sich irgendwie ja so ein bisschen den Leuten nach dem Mund redet, damit sie ihm halt seinen Krempel da bezahlen. Amerika. Ja. Nochmal ein bisschen kapitalistischer als sonst hier, ne? Ja. Und die hatten also auf jeden Fall der Lauren Chen wohl irgendwie gesagt, dass da ein russischer Milliardär irgendwie dahinter stecken würde unter dieser ganzen Geschichte. Und das wurde wohl auch weiter kommuniziert an die Contributor, wie die hier bezeichnet werden, also halt den Pool und die Leute, die ich gerade schon genannt habe. Da waren noch ein paar mehr dabei, den Namen ich jetzt nicht kannte. Und ja, viele von denen haben das wohl einfach so kritiklos hingenommen. Und wie sie hier schon direkt am Anfang schreiben, 10 Millionen Geld haben die da wohl reingesteckt in diese Tenet Media Geschichte. Für einen YouTube-Kanal, wo kaum Views auch irgendwie drauf waren. Also auch so ein bisschen strange, dass man sich echt fragen kann, okay. Ja. Wer Geld braucht, ne? Ja, und jetzt, als das halt rausgekommen ist, also der Dave Rubin, den über den ich gerade schon geredet hatte, der soll sogar der Einzige gewesen sein, der darauf bestanden hat, mit diesem ominösen Milliardär mal persönlich zu reden, und hat dann wohl irgendwie einen Skype-Call mit dem gekriegt. Scheint ihn aber auch nicht davon abgehalten zu haben, ne? Zumindest für eine Weile, den ein bisschen Content zu liefern. Hat wohl auch das Geld gestimmt. Ja, und also ich habe mir jetzt schon ein paar Streams von Leuten angehört, die sich halt ein bisschen näher mit den Leuten da beschäftigen, die es besser auskennen. Und weil ich gucke deren Content halt nicht regelmäßig oder teilweise halt schon seit Jahren überhaupt nicht mehr. Und die sagen aber alle, dass das wohl nicht so, also dass es auf jeden Fall auch diverse Dinge immer noch gab, die da gesagt worden sind, die jetzt eigentlich nicht dem entsprechen, was die sich wohl davon erhofft haben. Also es wurde zum Beispiel von Tim Pool irgendwie ein Segment da genannt, wo es um diesen Anschlag ging, gegen dieses russische Konzert. Und da war wohl die Linie, die sie gerne haben wollten, sei wohl die gewesen, dass das halt an der Ukraine irgendwie lag und nicht an den Islamisten da irgendwie bei denen. Und in dieser Tim Pool-Sendung haben sie sich wohl alle da darauf verständigt, dass es halt die Islamisten waren und nicht die Ukraine. Bis auf einen Gast, den sie irgendwie dabei hatten, der also zu der ganzen Sache nicht dazugehörte. Und das war wohl dieser Jack Posobiec, von dem hier Elvis schon mal ein Buch empfohlen hat, was ich mir auch durchgelesen habe danach und es nicht so gut fand. Und der war wohl der Meinung, dass die Ukraine in Wahrheit dahinter steckt. Aber der ist halt nur Gast gewesen in dieser Sendung. Also im Endeffekt keiner, der da regelmäßig irgendwie was bringt oder so. Also selbst zu dieser Sache hatten sie dann wohl doch irgendwie ganz, also jetzt Meinungen geäußert, die eigentlich nicht dem entsprachen, was sich die Finanziers von der ganzen Geschichte davon erhofft haben. Aber es soll aber auch Leute gegeben haben hinter der Kamera, die man jetzt nicht kennt, die dafür die gearbeitet haben, die sich jetzt gemeldet haben und gesagt haben, dass es, was Social Media und sowas anging, dass das schon alles so die Linie war und dass sie da teilweise halt auch selber irgendwie gesagt haben, ja, nee, das ist doch Quatsch so und irgendwelche Dinge und die dann wohl gesagt gekriegt haben, ja, publizier das einfach und halt die Klappe oder so. Also ja, ich denke mal, den Köpfen dieser ganzen Operation, also der Frau Chen und ihrem Mann, dem wird das schon klar gewesen sein, wo da der Wind herweht. Aber die sind jetzt hier erstmal nicht in diesem, also dieses Indictment, also diese Anklage hier, die geht jetzt erstmal nur gegen die Finanziers von der Sache. Und denen wird jetzt also vorgeworfen, dass sie Geldwäsche und geheimdienstliche Tätigkeit ohne Anmeldung sozusagen, was ich auch nicht wusste, dass es sowas gibt, aber scheinbar ist das irgendwie, wenn du ein ausländischer Agent bist, dann musst du dich in Amerika anmelden und wenn du dich nicht anmeldest, dann ist es nicht okay. Ansonsten wäre es wohl okay, aber... Ja, wahrscheinlich bist du dann ein Spion und kein Agent mehr, wenn du dich nicht anmeldest. Ja, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall das, was du den zwei RT-Employees hier vorwerfen. Und die anderen Leute werden halt, wie gesagt, gar nicht mit Namen genannt. Das ist nur so, dass von der Zeitspanne, die da gesprochen wurde und den Contributors, um die es da geht, sich die Leute das zusammengereimt haben, dass es halt eben um dieses Tenant Media geht. Außerdem haben sie den YouTube-Kanal jetzt auch schon gesperrt. Also das ist schon eine Tatsache, dass es auch um die gegangen ist. Das war jetzt keine Verwechslung oder so. Ja, ich meine, wenn Leute so regelmäßig so zweifelhafte Dinge schreiben oder veröffentlichen, dass dann da irgendwo Geld hintersteckt oder so, das ist ja schon, die Vermutung liegt ja nahe, ne? Ja, was kann ich sagen dazu? Das ist schon irgendwie auch immer ein bisschen fragwürdig so, wenn sowas so passiert. Also. Ja, also das Wichtigste an dieser ganzen Sache, und das haben halt auch mehrere schon gesagt, wo ich mir das jetzt angeschaut habe, um mich darüber ein bisschen zu informieren über diese ganzen Zusammenhänge und was da so bisher gelaufen ist. Da war halt auch immer so die Meinung, dass jetzt natürlich, also ich meine, wir reden ja hier sowieso seit etlichen Jahren, also eigentlich seitdem Trump ja angeblich damals die Wahl gestohlen hat, 2016, reden wir ja schon über Russland und dass die angeblich hier irgendwie sämtliche Strippen ziehen und alle Leute, die irgendwie was sagen, was nicht dem entspricht, was sonst alle sagen, stehen immer sofort unter Russland-Verdacht. Und jetzt hast du hier natürlich so eine Scheiße, die sie hier verzapft haben, wo alle möglichen Leute aus diesem alternativen Medienzirkel irgendwelche Berührungspunkte mit haben. Ja, und also, wenn man denen das jetzt vorwirft, dann hat dieser Vorwurf natürlich einen wahren Kern. Na, ja, also. Stimmt das plötzlich sozusagen, ja. Ja. Und das natürlich, und auch das, was dann an andere Leute halt abreiben wird. Also, in diesem Artikel hier steht jetzt zum Beispiel nichts drin und ich habe auch jetzt nichts gehört, dass auch eine von den Sachen irgendwie gewesen wäre, was wir gerade schon gehört haben, irgendwie für Trump angeblich die Werbetrommel zu rühren. Aber irgendein Artikel hat das halt behauptet und jetzt hast du in Deutschland halt auch alle möglichen Journalisten, die das halt auch schon behauptet haben jetzt die Woche über, dass ja es bei dieser Sache größtenteils darum gegangen wäre, jetzt den Trump irgendwie zu pushen. Na, und wie das halt immer so ist mit diesen Narrativen. Bei uns ist es dann wieder die AfD, die dadurch gepusht wird oder sonst wie was. Und ja, jetzt haben sie mal wieder so einen Fall, ne, wo sie sagen können, so ja, guck mal hier, das hat doch einen wahren Kern und deswegen ist das doch, ihr könnt uns doch jetzt nicht vorwerfen, wir würden uns hier was zusammenreiben, wenn wir ja von früh bis spät mit unserem Aluhut auf dem Kopf durch die Gegend rennen und irgendwie meinen, jeder, der nicht unserer Ansicht ist, kriegt irgendwie Geld und macht das nur, um uns zu schaden oder so. Das ist nicht deren wirkliche wirkliche Meinung oder wir machen ja auch nichts falsch oder so. Also unter dem Gesichtspunkt ist es auf jeden Fall eine ziemliche Katastrophe. Genauso wie damals, als hier in Deutschland halt diese wunderbaren Neurechten gemeint haben, sie müssen sich irgendeinen Discord-Server bauen und da irgendwie gegen die Leute irgendwie organisiert vorgehen, ne? Dieses komische Reconquista Germanica-Ding. Da haben sie sich ja auch im Bärendienst mit erwiesen, weil seitdem ist ja auch alles dann irgendwie einfach nur eine Kampagne. Kampagne hier, Kampagne da, Kampagne dort. System da davon, so, weiß der Himmel nicht was. Und wenn du da sagst, ihr habt doch eine Macke und einen Aluhut auf, dann können sie ja sagen, ja wieso, diese eine Sache hat es ja gegeben und deswegen passiert das ja auch. Also könnt ihr ja nicht behaupten, dass das irgendwie nicht stimmen würde. Außerdem war es ja auch mit Gamification und Gamer geht und das kennen wir ja auch schon. Und ja. Und die Identitären haben ja auch schon mal ein Spiel gemacht und das ist immer so die Scheiße, mit dem sie dann das alles rechtfertigen können, dass sie dann für den Rest ihres Lebens den Aluhut aufhaben und alles irgendwie diskreditieren können von Hause aus schon. Also ja. Super Leistung von so Leuten, die ja dann irgendwie vorgeben, irgendwie ja was beizutragen, indem sie durch ihre abweichende Meinung da irgendwie den Korridor erweitern gegen irgendwelchen Propagandascheiß oder so von Regierungen. Ja, nur wenn du jetzt für Trump bist und sollst dann im Auftrag der Russen pro Trump schreiben, Ist ja gar nicht erwiesen, wie gesagt. Ja. Also, die sind ja direkt dahin geschiftet, weil hier in diesem steht, soweit ich das mitbekomme, ich glaube, es ist auch nur überflogen, ist ein bisschen. Ja, also steht da nichts davon drin. Und ich habe da jetzt auch von keinem, der jetzt darüber berichtet hat, habe ich auch nichts drüber gehört, aber du liest es halt in irgendwelchen Artikeln. Achso. Und dann ist es halt sofort in Deutschland, zieht man dann die Strippenstreben direkt wieder weiter und ja. Ja. Ja, wenn die jetzt in Amerika machen, machen die es hier auch, ne? Das ist ja. Klar. Also deswegen, in Deutschland gibt es ja auch so ein paar Leute, die ein bisschen erfolgreicher sind als wir. Von denen man auf jeden Fall nur sagen kann, wenn ihr da irgendwie Geld angeboten kriegt für so eine Scheiße. Also. Kann man nur dazu raten, es nicht anzunehmen, es sei denn, man möchte sich halt komplett diskreditieren und seine ganzen Ziele, die man ja angeblich immer vorgibt, damit halt den massiv schaden. Also. Ja, aber die haben ja auch halt Kulturkampfkram und so gemacht und da ist jetzt auch wieder so ein Ding über Trans-Thematiken, diese ganzen sämtliche Dinge, ne, wo es ja legitime Einwände dazu gibt. Da haben die sich alle beschäftigt. Und jetzt hast du so einen Scheißtrick da drin und dann können die ganzen Superschlauen wieder alle ankommen und sagen, ja, das war ja nur russische Propaganda, lalalalalala. In Wahrheit haben wir gar keine Probleme. Ja, aber du kannst auch nicht dauerhaft irgendwie Propaganda schreiben, hinter der du überhaupt nicht stehst. Das kommt ja niemals überzeugend rüber. Weiß ich nicht. So. Nur ist es nicht, es war natürlich Propaganda, aber es war nicht, vielleicht nicht nur Propaganda. Also. Ja, das sicherlich nicht. Also, ist schwer wie gesagt, zu argumentieren. Du kannst das ja so fein kannst du das ja gar nicht regeln. Die haben ja halt den Geldsack hingestellt und und diese anderen Contributor, die da halt hatten, den kann man halt größtenteils nur vorwerfen, dass sie halt nicht nachgefragt haben, wo das Geld herkommt. Jo. Weil den konntest du natürlich nicht von vornherein sagen, so, ja, mach mal dies, das und jenes. Na, weil dann hätten die ja gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf hier auf eurem komischen kleinen Kanal hier irgendwie hier zu machen, was ihr irgendwie wollt. Dann so sehr bräuchte das Geld dann doch nicht. Ja, dass man sich das mal fragen kann, zumindest wo die Kohle herkommt, wenn man für jemanden arbeitet, das finde ich auch nicht so verkehrt. Ja, das hätten die auf jeden Fall machen müssen. Und vor allem, wenn dann irgendwie auch gar nicht so richtig ein Geschäftsmodell dazu erkennen ist, auf dem dann die Zahlung beruhen soll oder so. Ne? Also, wenn die eben nicht erfolgreich sind mit ihren Videos oder ihren Veröffentlichungen, wenn die nichts gut gelesen haben. Ja, könntest du dich auf so Risikokapital rausreden. Ne? Das haben wir ja bei BuzzFeed und ähnlichen Dingern auch gesehen, dass viel Geld reingesteckt wurde in der Hoffnung, dass man in ein paar Jahren ernten kann. Ja, genau, das kann natürlich schon sein. Und also zum Beispiel, was ja ein wesentlich größerer Kanal zum Beispiel ist, wo man sich normalerweise ja auch denken können, bei den ganzen Mitarbeitern, die mittlerweile haben und Studios und weiß der Teufel nicht was, das ist halt, Achtung, reiche die News-Ding, ne? Aber Ich meine, da ist es halt klar, dass sie jemanden Finanzstarken dahinter haben, aber der ist halt aus Deutschland. Na, also. Und der macht das größtenteils wahrscheinlich auch, ja, um halt seine Dinge da auch drin zu sehen. Aber der ist halt aus Deutschland, der darf das halt auch, Und sein ne? Name endet nicht auf Off oder Roff Also. oder Winsky oder so. Soweit ich weiß, nicht, ne. Weil es gibt ja viele Deutsche in Russland oder gab, bevor die alle hergekommen sind. Oder Großteil. Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Aber das war ja publik. Also es hat da zwar keiner zugegeben, aber da gab es ja diesen Zap-Artikel und alle möglichen, steht ja im Raum, dass dieser Medizin-IT-Typ da irgendwie drin steckt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Also er Warum beachtungsreich macht jetzt. Kölner Haie. dieser Milliardär, ja. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Oliver, glaube ich. Ja, also insofern Medienhäuser, die nicht profitabel sind, kann ich mir schon gut vorstellen, gerade in der heutigen Zeit. Frank Gotthardt. Genau, ja, das war der Ja, Mann, ja. genau. Und ja klar, der Übergang von so einer Medienagentur zu einer kleinen PR-Agentur ist ja auch nicht so schwierig, ne? Das ist eine dünne Linie wahrscheinlich. Ja. Ruckzuck machst du nur Also ich PR. denke mal, der Plan wird wahrscheinlich gewesen sein, sich mit diesen größeren Namen halt mehr Aufmerksamkeit für diese Marke zu erhoffen und dass sie dann direkt darunter dann halt, ne, also das deckt sich halt mit dem, was dazu gesagt wurde, dass es wohl auf diesen Social Media Kanälen und so von diesem Tenant wohl schon so zugegangen wäre, dass man da halt die Linie vertreten hat. Aber bei den Influencern, die halt bekannt waren, die man sich dazu geholt hat ins Boot, ja, da hat man sich wahrscheinlich dann den Namen erkauft, damit deren Publikum halt dann mitkommt und dann eventuell da ein bisschen was aufschnappt oder so. Jo, ja, ich kann mir Ja, vorstellen, dass man aber. eben auch das mitbedenkt, wenn man sowas aufzieht, dass man da ein bisschen Verschleierungstaktiken drin, ne, drin aufgehen lässt, auch eben auch mal die andere Seite mitfinanziert ein bisschen, dass es nicht so auffällig ist halt. Ich frage mich halt, was sie sich echt davon versprechen. Also Lawrence Southern und Tim Pool, die ziehen ihre Leute dann auf die russische Seite oder was und Na, das haben dann die sich wahrscheinlich nicht selber auf gedacht, die sondern oder das was. hat sich halt die Leute von. Also die Finanzierer und wahrscheinlich Ja, diese Lauren aber wie kann Chen man haben sich so das viel wahrscheinlich Geld da gedacht. reinstecken als Finanzierer? Also, wenn das wirklich Putin ist, der dahinter steht, was glaubt Putin damit zu erreichen? Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, Leute, die halt kritisch sind gegenüber dem aktuellen Kurs von Amerika, den halt den russischen Kurs von Amerika schmackhaft zu machen. Also finde ich jetzt nicht so weit Ja, okay. hergeholt. Ja, aber da musst du halt schon an, der Feind meines Feindes ist mein Freund, Leute geraten. Oder gierig, halt eins von beiden. Und das scheint ja funktioniert zu haben. Ja, und ich meine, die Lauren Chen ist ja noch nicht mal Amerikanerin. Die ist halt Kanadierin. Wobei ihr Mann weiß ich nicht, ob dem immer irgendwas bekannt ist oder so. Ja, ist jetzt ein Mann. Okay, der Alec Wills sagt, Lauren Chen hat sogar für Russia Today früher gearbeitet. Okay. Von daher haben sie die Kontakte. Das kann ich jetzt auch nicht bestätigen, aber warum nicht? Ich meine, Das habe ich jetzt diese noch nicht freien Leute gehört. wollen ja auch Geld verdienen. Nachrichten vorlesen, ne? Ist ja auch nichts, ist ja nichts Ich weiß Verwerfliches. nur, dass sie mal irgendwie als Praktikantin bei diesem einen, also im Kongress gearbeitet hat für diesen Ted. Weißt du Ted? Irgendwas mit Ted? Ted Bundy. Nee. Ja, wie Ted. heißt der nochmal? Dieser eine Amerikaner sowieso, aber Texaner ist das, glaube ich. Wie heißt der nochmal? Gundry oder so? Ja, ist auf jeden Fall einer von den bekannteren amerikanischen Politikern, aber halt von den Republikanern. Aber fällt gerade der Name nicht ein. Das Gesicht von dem habe ich vor mir, aber der Name fällt mir nicht ein. Ja, Texaner Hillbilly, ne? Hillbilly und Peng Peng. Ted Cruz heißt Ach er. so. Oh, klingt ja fast ein bisschen mexikanisch. genau, bei dem hat die mal irgendwie ein Praktikum gemacht oder so. Das ist so damals, als sie irgendwie aufgetreten ist, das erste Mal in dieser YouTube-Szene, hat sie das immer noch überall irgendwie rum erzählt. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, und für dieses Blaze-Outlet hat sie wohl auch irgendwie gearbeitet, aber nur als Freelancerin. Die haben sich jetzt von ihr getrennt. Das ist ja irgendwie von diesem anderen komischen Typen, die kann mich an den Namen nicht erinnern. Glenn Beck heißt er, so heißt er. Genau. Also ich kann keinen Zusammenhang zwischen Lauren Southern und Russia Today. Nee, meinten die nicht Lauren Chen? Achso, Lauren Chen. Die soll bei Russia Today geoutet haben. Okay. Also Lauren Southern ist ja damals nach Russland gefahren, hat Britney Petty wohnt und haben die Füße von den Dugeln geküsst. Habe ich mir auch schon gedacht, ja, Mädchen. Alles klar. Wir haben ja so ein Interview mit ihm gemacht, was schon anfing mit den Worten, ja, und heute erzählen wir euch mal, warum viele im rechten Lager Russland so toll finden. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Krass. Und das Medienoutlet ist aufgelöst, oder wie? Das ist Tenet, oder wie es hieß? Ja, soweit ich das verstanden habe, also den YouTube-Kanal haben sie zugemacht. Also YouTube hat den zugemacht. Job bei Blaze verloren. Genau, ja. Ach so. Also die wird sich ja sicherlich nicht mehr erholen. Ich denke mal, die anderen, die werden wohl weitermachen, weil sie auch selber genug Stand irgendwie haben und berichten da jetzt auch über diesen ganzen Zeug. Also bei Tim Pool habe ich schon gesehen, hat jetzt auch darüber berichtet, in Anführungsstrichen, über diese ganzen Geschichten. Also die sind ja fein raus, ne? Insofern, dass sie dann halt einfach sagen, so, ja, weiß ich doch nicht. Ich habe ja meinen Content gemacht und die haben mich halt dafür bezahlt, dass ich denen das lizenziere und dann haben sie das halt ausgestrahlt, aber sich, da habe ich ja nichts mit am Hut, so nach dem Motto, aber das wird halt insofern halt schaden, weil du halt jedem jetzt immer sagen kannst, irgendwie, ja, wir hatten ja diese eine Geschichte und die beweist ja, dass es sowas gibt und wenn es sowas gibt, dann bedeutet das ja im Zweifelsfall, dass alles, was wir jetzt irgendwie so sehen, dass das sowas Ähnliches macht wie die Leute, dass es halt eben dann aus genau demselben Grund ist und ja. Deswegen, ja, an der weitreichenden Zensur geht eigentlich kein Weg mehr vorbei, ne? Ist klar. Ja, ich meine, das führt so ein bisschen hin, oder? Es wird auf jeden Fall ja pausenlos getrommelt und wir haben auch nachher noch gute Beispiele. Ja, das hier ist ein interessanter Artikel von Apollo News. Wegen, also mal wieder einer, muss man sagen, wegen Brandmauer Thüringer Verfassungsschutz wird nicht mehr vom Parlament kontrolliert. Also der Thüringer Verfassungsschutz, auch bekannt als der umstrittenste Verfassungsschutz von ganz Deutschland. Mit dem feinen Herrn Kramer, der immer in sämtlichen ARD und ZDF Sachen, wo man irgendwas einordnen muss, immer auftaucht als vollkommen neutraler Verfassungsschutzleitender Experte für Extremismus. Dem die nötige Qualifikation fehlt. Genau. Der ist dann bald unkontrolliert. Zumindest vom Parlament. Also es gibt diesen parlamentarischen Rat, der den Verfassungsschutz überwacht, der aus 5 Abgeordneten eigentlich bestehen sollte, aber jetzt schon nur aus 4 bestand. Und das lag daran, dass man der AfD ihren Sitz da vorenthalten hat. Für die Benennung dieser Leute braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und in den letzten Jahren hatte die AfD da halt noch nicht alleine genug Anteile, dass man da irgendwas hätte machen können. Und deswegen konnten sie sich da nicht gegen wehren, also nicht gegen die wehren gegen die Benennung der anderen Leute und auch nicht dagegen, dass ihre da nicht mit reinkommt. Und jetzt haben sie aber genug Gewicht, um sich gegen die anderen auch alle wehren zu können. Was also dazu führt, dass es da jetzt wahrscheinlich niemand benannt werden wird in dieses Gremium. Weil die anderen werden sagen, von der AfD nehmen wir keinen, denen würden jetzt eigentlich sogar 2 zustehen, nach den Rechten, also nach dem Anteil, den sie da jetzt haben, würden denen eigentlich sogar 2 Sitze zustehen. Und sie ja, die wollen sie denen natürlich nicht geben und die AfD wird halt als Retour dazu natürlich den anderen Leuten ihre ganzen Sitze da auch nicht geben. Und dementsprechend ist es dann jetzt so, dass diesem Gremium niemand angehören wird und das führt dann automatisch dazu, dass das bisherige Gremium weiterhin bestehen bleibt. Und das bisherige Gremium besteht halt nur aus Leuten, die jetzt dem Parlament nicht mehr angehören. Da ist zum Beispiel auch noch jemand von der FDP mit dabei. Das ist ein außerparlamentarisches Gremium. Das ist jetzt ein außerparlamentarisches Gremium, ja. Oh ja. Yeah. Das ist ja bestimmt rechtens. Ne? Das ist bestimmt rechtens. Ja, ja, das steht da natürlich schon so drin, dass das so dann läuft, in dem Fall, dass kein neues Gremium berufen wird. Dass das alte dann weiterhin das aber Gremium ist. Die Reaktion der AfD finde ich jetzt ein bisschen komisch, wenn die jetzt zu zweit sagen, wir gründen hier den Ausschuss und wollen dann aber auch keinen drin haben von den anderen. Nein, das läuft anders. Das Parlament benennt die alle. Also wenn die AfD sagt, wir wollen jetzt da jemanden entsenden, dann muss 2/3 vom Parlament sagen, okay. Ach so. Die AfD ist natürlich nicht 2/3 vom Parlament, aber die sind auch so viele, dass alle anderen auch nicht 2/3 vom Parlament sind. Und deswegen können weder die anderen den AfDler blockieren, noch können die anderen gegen die AfD wen anders durchsetzen. Ja. Und das die könnten ja auch mal erwachsen werden und irgendwie aufhören, sich gegenseitig zu blockieren, ne? Meine Güte, das könnten die ja. Vor allen Dingen, ich verstehe das dann halt auch an der Stelle schon wieder nicht, weil also wirklich, also es ärgert mich ehrlich gesagt unglaublich, wenn ich jetzt lese, dass jemand von der FDP in diesem Gremium drin war, weil, wo ich mir dann denke, warum kann dieser Verfassungsschutz in Thüringen dann das tun, was er tut? Also, ich meine, hat man da keinen Einfluss in diesem Gremium? Ist das nur dazu da, um irgendwie, keine Ahnung, irgendein Papier zu unterzeichnen, was einem da vorgelegt wird oder so? Habe ich gesehen, okay. Beaufsichtigung ist geschehen oder was ist deren Einfluss? Also, verstehe ich nicht, weil also dieser Herr Kramer, der ist jetzt mittlerweile schon seit 10 Jahren oder so im Amt. Und der hätte ja eigentlich nie reinberufen worden sollen, wie ja hier der Herr Roland von Apollo auch selber schreibt, weil er nämlich kein Volljurist ist. Und das ist eigentlich die Bedingung dafür. Was er aber ist, ist hier einer von den Leuten von der Amadeo-Antonio-Stiftung hier aus dem Stiftungsrat. Na, Amadeo-Antonio-Stiftung. Und ja, also bei vielen Leuten geht das dann natürlich als Extremismus-Experte, wenn man von der Amadeo-Antonio-Stiftung ist, aber in Wahrheit ist es natürlich, dass man Extremismus nahe ist, wenn man in der Amadeo-Antonio-Stiftung irgendwas da zu tun hat. Oder sogar selber Extremist. Oder das. Ja, ich habe heute ein bisschen mehr aus der Abteilung Spiel, Spaß und Unterhaltung mitgebracht. Ist auch besser so, nachdem ich mich letzte Woche hier blamiert habe. Was? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, mit meinem Black Myth Wukong, dass ich behauptet habe, oh nee, was war's? Nee, es war das andere Ding hier. Bandai war's. Okay. Wo ich gedacht habe, dass die Entwickler wären von der Souls-Reihe, aber die sind nur die Publisher. Jetzt habe ich es mir aber gemerkt. Okay. From Software. Concord, ein Spiel, von dem viele von euch vielleicht noch nie gehört haben. Ich schon, aber nur, weil ich halt eben mitbekommen habe, was für ein epischer Fail das war. Genau, also wir haben hier den feuchten Traum eines jeden Woken-Spieleentwicklers. Du hast einen Sony irgendwie Aufsichtsrats oder hier Vorstandschef Dingsbums, der dein Spiel sieht und sagt, das ist ja geil, das ist ja nur geil, das müssen wir sofort kaufen, und dann kauft Sony deinen Entwickler und pumpt eine richtige Stange Kohle da rein. Man spricht von 200 bis 300 Millionen, Entwicklungszeit 8 Jahre und unglaublich kreativ, nämlich so ein Hero-Shooter mit verschiedenen Eigenschaften für die Leute. Damals war hier, wie ist das von Blizzard? Na, das von Blizzard war gerade der letzte Schrei. Fortnite. Overwatch. Nee, Overwatch, genau. Ja, jetzt habe ich meinen Namen gewusst. No, Overwatch ist, ist ja das Spiel, wo anerkannte Feministinnen Heiler spielen und dann niemanden heilen. Ja. Ist nach wie vor mein Favorit. Overwatch ist ja auch das Spiel, was sich selber gekillt hat, indem es einen zweiten Teil gemacht hat und den ersten schlafen gelegt hat. Und die Leute haben den zweiten Teil gehasst, weil halt alles voller Monetarisierung und Scheißdreck war. Ja. Und Concord war jetzt also das Ding, wo Sony jetzt mal so richtig und wir hatten ja schon ein paar Flops dieses Jahr mit Suicide Squad und hier dem Duskborn jetzt in letzter Zeit, wo halt Woke-Inhalte ganz schrecklich aufs Maul gefallen sind. Und so ist es auch hier. Concord, ich weiß nicht, ob da Bilder drin sind, wo man die Gründe sieht, warum es abgelehnt worden ist. Ja, hier sieht man es nicht. Aber die Charaktere sind alle halt voll Woke designed. Die Idee ist halt nicht neu von einem Hero-Shooter. Das sah alles so ein bisschen, aber halt nicht umwerfend. Halt die Hälfte der Leute ist dick. Und es sieht halt aus wie alles andere auch. Ja, bumm, peng, renn rum, deine anderen Jungs hier schützen, wenn du ein Tank bist, heilen, wenn du keiner bist, wenn du ein Heiler bist. Oh ja, das Ding ist dann veröffentlicht worden, available now, genau, peng, vor 2 Wochen und inzwischen ist es nicht mehr erhältlich, weil... Krass, was hat denn der Chef da so begeistert? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht, ich meine, man hat ja oft das Gefühl, dass die Leute, die in den Entscheidungsetagen sitzen, mit Spielen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das sieht aber bunt aus, das gefällt meinem Sohn sicher, das machen wir jetzt, 250 Millionen, bitte. Bitte. Ja. Aber es ist halt für uns Leute, die den Woken-Trend halt schon seit Jahren kritisieren, natürlich ein gutes Zeichen, dass ein weiteres von diesen Spielen in Folge sozusagen, also die Kette reißt nicht ab, der auf Woken-getrimmten Spiele, die halt auf volle Kanne auf die Fresse fallen. Das ist hier so eine vielfältige Truppe, oder? Das ist eine große... Ja, hier in dem Trailer kommt das nicht so raus. Aber ja, es waren jede Menge blöde Social Justice Tropes da drin, vom Grafikdesign her. Und es hat die Leute halt auch einfach nicht in deinem Ofen vorgezogen. Du hast Spiele, die kosten gar nichts. Free to play, da hast du das. Ja. Und da sollst du jetzt 40 Euro zahlen. Das ist eine neue IP. Und aber natürlich sagt Wired hier, der Tod von Concord auch zeigt, gibt uns einen düsteren Ausblick auf die Zukunft des Gamings, was ich halt für völligen Irrsinn halte, das zu behaupten. Und das geht halt hier um einen Spieler, der gesagt hat, oh, das ist so toll, das Gunplay ist crunchy, das Movement ist smooth. Die Fortschritte sind gut und also dass man halt schön belohnt wird mit allem möglichen Scheiß und der Hintergrund ist so toll. Und das Tollste an dem Spiel war, dass die toxischen Spieler nicht da waren. Ja. Und weil die toxischen Spieler nicht da waren, war es nett für euch, weil ihr wart halt zu 12 auf allen Servern und das reicht halt nicht für ein Live-Service-Spiel. Alles an diesem Spiel war so positiv und inklusiv, sagt er, und jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Ich denke mal, das wird wiederkommen mit irgendwie einem Free-to-Play-Modell, irgendwas in der Richtung. Aber ja, nee, ich glaube, dass wir bei Spielen wirklich jetzt langsam davon sprechen können, dass auch die Normies mit ihren Portemonnaies gegen diesen Trend abstimmen. Und das erfüllt mich dann doch ein bisschen mit Freude. Nachdem wir irgendwie 10 Jahre lang die bösen Jungs waren, haben die Normies jetzt begriffen, wenn wir weiter Geld für diesen Dreck zahlen, werden wir auch weiter diesen Dreck bekommen. Ja, dieses Duskborn-Spiel, da ist wohl auch ordentlich europäisches Fördergeld reingeflossen. Aber dieses Mal aus Norwegen. Also, diesmal nicht aus Deutschland. Habt ihr diese Szene mit dem Roboter gesehen? Nee. Die tust du den Roboter ansprechen und sagt, ja, was meinst du denn? Also, er, sie, Es. Was bist du denn für ein Gender? Und der Roboter sagt, I'm a robot, I'm not assigned a gender at birth. Das ist der Dialog, den du da bekommst. Und es geht halt darum, du bist eine Gruppe von Leuten, also die Armen und die Ausgestoßenen haben alle jetzt Superkräfte irgendwie bekommen und das sind voll die coolen Superkräfte, wie dass du Leute irgendwie was anderes, dass du denen andere Gedanken eingeben kannst und so. Am Ende bist du halt unterwegs quer durch Amerika, um Leute von ihren konservativen Gedanken zu befreien. Also du brainwashst sie mit Hilfe deiner Kräfte, jo, alles klar, um dann auch progressiv zu sein. Also Superkräfte sind ja Wille, Scheiß drauf. Ja, Superkräfte sind, glaube ich, mittlerweile ein Misserfolgskriterium. Also. Ach, das würde ich nicht sagen. Ja, es ist doch auch nicht so, wie soll man sagen, also nicht motivierend, wenn du da so eine Geschichte vorspielt, kriegst du, die dann unrealistisch ist. Also, wenn man da mitfühlen kann, weil irgendwie, weil sich der Charakter mit seinen Fähigkeiten irgendwie aus schwierigen Situationen da selbst befreien kann, so wie man es vielleicht auch selber könnte, ist das, glaube ich, motivierender, als irgendwie auf Superkräfte zu hoffen. Das ist eher demotiv. Ja, bei Superkräften hast du halt größere Bedrohungen. Ja, da kommt eine ganze Alien-Invasion nach New York oder so. Du musst die mit deinen drei Freunden erleben. Aber ich meine, die Zeiten, wo Superhelden jemanden hinterm Ofen vorgelockt haben, die sind auf jeden Fall ein bisschen länger her schon. Ja. Obwohl man ja sagen muss, hier, Deadpool scheint ja trotzdem zu laufen. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, was du da machst und was die Menschen erwarten. Also ich habe mir überlegt, ich werde mir nächste Woche wahrscheinlich Beetlejuice ansehen im Kino. Weil die Kritiken sind auch alle relativ gut. Und die sagen, ja, hat den Biss und hat den Spaß und ist halt irgendwie nicht modern. Und das hört sich eigentlich schon ganz gut an. Also dass diesmal halt auch der Herr Burton sich nicht hat abbringen lassen wohl von seinem Ding. Und das finde ich ja ganz interessant grundsätzlich. Und Keaton als Beetlejuice ist einfach großartig. Ja, aber ihr werdet es nicht glauben, ja, es gibt eine Bedrohung, ja, eine dunkle Bedrohung. nämlich Leute, die in YouTube ihre Meinung zu Filmen sagen. Ihr wisst, normalerweise spielen wir keine englischen Videos ab, aber ich denke, die 2 Minuten 19 können wir durchaus mal reingucken. Wir können ja zwischendrin das Ganze anhalten und nochmal ein bisschen einordnen. An alarming number of users are exploiting their platforms to spread hate. Leslie Jones was subjected to incredibly vicious attacks on Twitter. I don't say anything I don't believe, but of course I do say things in a way that is going to elicit a response from people. Sparking outrage, spraying vitriol at many. Also, helping to legitimize offensichtlich so oft. Es passiert also so oft, dass sie jetzt ein Video von 2016 irgendwie rauszerren müssen, wo Milo Giannopoulos irgendwie, ich nenne ihn gerne den Hofnarren von Gamergate, dann sagt, ja, der Ghostbusters-Film war scheiße. Das so aktuell ist das. Movement of negativity growing on the internet. There has been a rampage of vitriol that we have faced since the show was even announced. Also für die Leute, die uns nur hören, wir sehen hier und hören hier Amanda Stenberg, die Hauptdarstellerin von The Acolyte, die darüber spricht, wie schrecklich das war, dass sie einem Sturm des Hasses und der Verachtung ausgesetzt war. Und überhaupt dazu sehen wir Bilder von YouTubern wie Nerdrotic oder ähnlichen Kollegen. Ja? This is what The Acolyte exists for. It's not here for story. It's not here to build the lore. For crying out loud, look at the cast right here. This cast was made for having as little white males as possible in this cast. You know, Lucasfilm, you know, the retarded Avengers assemble over there, backing each other up. Racists, you stick together. He accused Jones of playing the victim. Actress Amanda Stenberg playing the victim card. They can do nothing other than play the victim. Amanda Stenberg, the adult pretender. Pathological, sociopathic, feminist liars in popular culture. Almost like she's fucking lying through her teeth. And it would be one thing if we actually saw some evidence of this, right? If we actually saw some of this shit she's talking about. But no, this is just gaslighting. Yeah, this is Witzige ist, er fragt halt nach, er fragt nach Sachen, die da angeblich gesagt worden sind, und dann blenden sie ganz schnell dieses Blop, Blop, Blop, so ein paar Tweets ein. Und da steht halt nur, ich finde die Show scheiße und du bist scheiße. Und Dinge, mit denen sich Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auseinandersetzen müssen. Ja, die kriegen aber auch viel Geld dafür. Und dann wieder hier ein Schnitt zu dem Interview von 2016, wo es um was ganz anderes geht. Ich weiß nicht, was... man hat hier also versucht, mit diesem Video hat man versucht, bei YouTube zu erreichen, dass Leute wie Neurotic und Heels vs. Babyface und ähnliche gesperrt werden. Das nur mal so nebenbei. Die Monetarisierung sollte denen entzogen werden. Ja, aber das Lustige ist, YouTube hat ihnen geantwortet, wir haben uns alle Videos angeguckt und es tut uns leid, da ist nichts, was wir beanstanden können. Schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Das fand ich sehr nett. Aber lass uns das noch zu Ende schauen, es ist sehr unterhaltsam. We are instructed that we must like unless... Then the sort of subtext is, you know, if you don't like them, you're some kind of bigot somehow. Terrible performance, her attitude, driving away fans, anything like that. No, it's everyone else's fault and they're racist. Terrible and they performance, just hate her attitude, driving everyone away. Das ist offensichtlich ganz konkrete so Gründe, so genannt. Praktisch wie eine Morddrohung. It's all she's so vapid and narcissistic. It is the most like kind of narcissistic lack of self-awareness, and she's still bitching about oppressors. You've never been oppressed in your goddamn life, you bitch. Look at that. I got a Derek Chauvin George Floyd memorial. But also every single different race. Das ist ja auch geil, ne? Charakter Assassination innerhalb von drei Sekunden irgendwas reinschneiden. Da stand da vor irgendeinem Denkmal und sagt, ah, guck mal, ein George Floyd Memorial, weil da irgendjemand halt irgendwie auf jemanden gekniet hat, so ungefähr. Das ist so hinterlistig. Has been enslaved and discriminated against and oppressed in some way throughout our entire history. The only people that can't get over it seems to be black people. I am not a racist, though I'm frequently told that I am one. But I am in favor of oppressing whatever the fuck this is, because... Oh Gott, Sie kennen die Weißbandpyramide nicht. Und Sie wissen nicht, dass dieses Gelächter geradewegs in den Genozid führt. Das ist hier praktisch ein Antrag, die zu canceln, ja? Genau. Dieses Rewriting Replay. Dieser Account hat versucht, damit praktisch die Monetarisierung bei diesen Filmkritikern zu entziehen. Damit nur noch Menschen wie Wolfgang Mohammed Schmidt die wahre Lehre von Marxismus und Filmkritik verbreiten. Ja, angesichts der Tatsache, dass es ja keine Cancel Culture gibt, konnte das ja nicht klappen. Ne? Eine der Kräfte, die die Leute in Dustborn haben, ist Cancel. Naja. Und dann müssten eigene Leute dann an der Stelle reinbringen. Ne? Und hier gab es auch eine Filmvorführung, aber von einem Dokumentarfilm. Nämlich in Dortmund. Am Mittwoch, den 4.9. sollte im Dortmunder Kino im U der Film Screams Before Silence aufgeführt werden. Der Dokumentarfilm thematisiert die sexualisierte Gewalt der Hamas im Zuge des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 und lässt Zeuginnen und Überlebende der Hamas-Massaker zu Wort kommen. Leider konnte der Film aufgrund von tatsächlichen und zu erwartenden Störungen nicht gezeigt werden. Als Mitveranstalter möchte das Netzwerk zur Bekämpfung von Antisemitismus hier zur Stellung beziehen. Neben regulären BesucherInnen wurde die Vorführung des Films auch von anti-israelischen AktivistInnen aufgesucht. Offenbar hatte es zuvor auf TikTok einen Aufruf gegeben, den Film zu stören. Nachdem schon vor der Vorführung der Feueralarm im Gebäude ausgelöst wurde, kam es im Anschluss zu verschiedenen Störaktionen. Dabei wurden Parolen gebrüllt, Ansprachen an das Publikum getätigt und eine Palästina-Fahne präsentiert. Daraufhin musste aufgrund des Feueralarms und der unklaren Sicherheitslage eine Absage der geplanten Filmvorführung erfolgen. Wir sind entsetzt, dass ein Film, welcher sexualisierte und antisemitische Gewalt im Zuge des Massakers der Hamas thematisiert, von anti-israelischen AktivistInnen gestört wurde. Es ist bezeichnend, dass diese Gruppe sich eine Veranstaltung zum Ziel herausgesucht hat, die Berichte und Interviews mit Opfern der Ereignisse vom 7. Oktober 2023 zeigt. Auf diese Weise will der Terror der Hamas sowie sexualisierter Gewalt verharmlost und die Erfahrung der Betroffenen, also wird, in Abrede gestellt. Dieses Vorgehen ist aus unserer Sicht eindeutig antisemitisch, antifeministisch motiviert. Antifeministisch, ja, okay. Ja. Wir stellen fest, dass die Aktion für Dortmund eine neue Qualität darstellt, die auch damit zusammenhängt, dass das Milieu des anti-israelischen Aktivismus immer in Hemmte auftritt und anscheinend kaum eine Gelegenheit auslässt, um ihre antisemitischen Einstellungen in die Öffentlichkeit zu tragen und damit andere Personen zu gefährden. Ebenso kündigen wir an dieser Stelle an, uns von der Störaktion nicht einschüchtern zu lassen und so schnell wie möglich eine Wiederholung der Filmverfügung zu organisieren. Ja, von der Störaktion nicht einschüchtern lassen, ist gut, wenn man das halt absagt, ne? Ja, weil die Leute halt schon im Raum sind natürlich, ne? Also. Belgien hat dieses Wochenende wie Deutschland ein Spiel in der Nations League gehabt, ein Heimspiel. Das hat Belgien in Belgrad ausgetragen, weil kein Stadion in Belgien die Sicherheitsmaßnahmen dafür leisten konnte oder wollte, ein Länderspiel gegen Israel durchzuführen. So, wir lassen uns unsere Art zu leben nicht wegnehmen. Nein, wir können halt nur nicht als Belgier zur belgischen Nationalmannschaft gehen. Aber wir lassen uns das nicht wegnehmen, schon gar nicht von... Nee. Ja, toll. Wüst. Oh, in Ungarn, ich dachte, es wäre in Belgrad gewesen. Oh je. Och, Katzenlorsch, sagt es wohl in Ungarn, es tut mir leid. Es tut mir schrecklich leid, ich hatte irgendwie Belgrad im Hinterkopf. Ja, das, worüber man hier natürlich stolpert, ist dieses komische Sternchen überall und Antifeminismus. Also, ich meine, das Sternchen-Ding, das ist doch gerade dieser intersektionale, alle sind mitgemeint, die Unterdrückten dieser Welt, vereinigt euch. Ja, gut, aber vielleicht musst du ja schon als Netzwerk zur Bekämpfung von Antisemitismus in Dortmund gendern, damit du deine Kriterien für die staatliche Förderung zum Beispiel erreichst. Ne? Weiß man ja nicht. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was in den Unterlagen steht. Bitte kommunizieren Sie gendergerecht und auf der Höhe der Zeit mit Ihren Adressaten. Ja, das ist natürlich auch nur eine Vermutung von uns, dass die jetzt irgendwelche Förderung auch erhalten. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Ja, oder es ist halt dieses reine Gendern schon freiwillig. Ja? Die gendern freiwillig. Ja, ja. Die gendern für ihre Klientel wahrscheinlich, oder? Also ja, oder die haben irgendwelche... 12% in Deutschland als Klientel. Die haben wahrscheinlich auch irgendwelche, hier, wie heißt das Ding, Bundesfreiwilligendienst, freiwilliges soziales Jahr, Leute da irgendwie bei sich. Freiwilliges suizidales Jahr. Ja. Wahrscheinlich, ja. Oh Gott. Die ja frisch von der Uni kommen oder bald auf dem Weg dahin sind und auch der Meinung sind, dass das halt unglaublich wichtig ist oder so. Es war ja auch damals bei dieser direkt ins nächste Wochenende, nach dem 7. Oktober, da war ich ja in Hannover, hatte ich ja darüber berichtet, auch auf dieser Demo. Und da hielt ja, also von der deutsch-israelischen Gesellschaft, da hielt auch so eine mit bunten Haaren eine durchgegenderte Rede, während nicht weit davon entfernt halt diese aufgebaute Bühne mit diesen ganzen fremdsprachigen, martialisch auftretenden Leuten da irgendwie Allahu Akbar skandiert hat. Und da merkt man dann so den Clash, ne? Also hier will man irgendwie die Menschenrechte hochhalten, selbst noch in irgendwelche Bereiche, wo es überhaupt gar nicht nötig ist. Und dann hast du diese Leute dafür, die man sich noch größtenteils einrichten will, die dich eigentlich umbringen wollen. Ja, die islamischen Menschenrechte. Und ihre Einfalt haben wollen und dass sich alle ihren Vorstellungen unterwerfen. Ist ja mit bunten Haaren und so. So, nachdem wir kurz in der realen Welt, bei der realen Politik waren, geht's zurück in die Welten der Fantasie, in eine Galaxis weit, weit entfernt von dieser, vor einer langen, langen Zeit. Es gab da mal eine Filmserie, die einen großen Einfluss auf ausgeübt hat auf meine Generation und auch folgende Generationen. Inzwischen hat man sie zu dem Witz gemacht und veröffentlicht aber weiterhin Medien dazu. Ich rede natürlich von Star Wars oder Krieg der Sterne, wie wir Deutschen ihn damals kennengelernt haben. Das Spiel Star Wars Outlaws ist erschienen von Ubisoft. Ich habe mir dann mal ein bisschen was an Material angeguckt von den Leuten, die es schon spielen konnten, und ich sehe halt ein Assassin's Creed, wo man halt statt auf einem Pferd auf so einem Speederbike rumfährt und ähnliche Sachen machen muss. Stealth, Leute erschießen, Dinge regeln, irgendwie Sachen stehlen oder verbergen oder... Ja, und wenn mich das dann nicht genug langweilt, habe ich auch jede Menge wirklich irre Sachen inzwischen schon in Reels gesehen. Also diese Dame, die wir hier jetzt gerade sehen, von ganz normaler, sage ich mal, Statur jetzt, bis auf das Granitkinn, das auch viele Leute nicht mögen. Ich finde es auch ein bisschen komisch. Die Dame schlägt einem gerüsteten Sturmtruppensoldaten von hinten mit der Faust auf den Kopf. Und der bricht bewusstlos zusammen. Auf den Helm, muss man wohl ja sagen. Auf den Helm. Und der bricht einfach dort an der Stelle bewusstlos zusammen, bleibt liegen und ist keine Gefahr mehr. Wie kannte dem seine Stelle? Ja, aber die kennt die Stelle von allen. Dann ist sie bei allen gleich, ja, weil das ja Klone sind. Klone, ja, aber das wird zumindest das Klone. Die sind ja keine Klone mehr, aber das führt hier zu weit. Das spielt doch jetzt zwischen dem zweiten und dem dritten, jetzt von den originalen Star Wars Filmen. Also zwischen Episode 6 und 7. Da waren die noch Klone, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Klone waren die nicht. Waren die nicht mehr? Nee. Okay. Ja, es gibt auch Frauen Sturmtruppen. Und das sicherlich inzwischen auch. Also, ist das so? Sie trägt auf jeden Fall, wenn du weiter runter scrollst, zwei Bilder. Das noch, also zwei Bilder von ihr trägt sie genau das, nämlich eine Sturmtruppen-Uniform, die Frau Wes, Kai Wes. Ja, was ich halt schön finde, ist, dass im Endeffekt. Achso, eine schöne Sache habe ich noch gesehen, wo sie im Gras saß und irgendwie zig Leute, unter anderem auch ein AT-ST-Walker, haben versucht, sie zu beschießen, aber sie einfach nicht getroffen, weil sie saß ja im Gras. Hat sich da erfolgreich vor jedem Beschuss drücken können. Sieht halt ein bisschen lustig aus, gerade wenn man die Fotos schneller macht. Nee. Sieht es ein bisschen so aus, als würden die KI einfach gar nichts treffen und überhaupt nicht verstehen, worum es geht. Aber naja, das sind Quadruple-A-Spiele für sie heutzutage. Man hofft jetzt, dass dieses Spiel in einem Zeitraum bis zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres, was den Februar nächsten Jahres darstellt, eine Zahl von 5 Millionen Kopien bewegt. Wer Videospiele kennt, weiß, dass zwischen jetzt und Februar zumindest auch schon Discounts drin sein werden. Ach so. Jede Menge Discounts dazwischen, drin. Sie drauf hoffen, und es liegt Weihnachten dazwischen. 5 Millionen wollen sie verkaufen. Und jetzt dürft ihr beide mal raten, bei wie viel Verkaufszahl Black Myth Wukong steht. Gerade. 5 Millionen? 35.000. 18 Millionen. 18. Ist die letzte Zahl, die ich gelesen habe. Also sie hoffen, bis Februar ein Viertel von dem einzuspielen, was Black Myth Wukong in 4 Wochen eingespielt hat. Wie gesagt, jemand hat hier im Chat eben geschrieben, er hat Zweifel daran, dass die Normies das kapiert haben mit den Videospielen, aber auch hier. Ich meine, klar, das sind immer noch 5 Millionen Verkäufe zu viel. Aber auch hier haben die Leute vielleicht gesagt, ey, guck dir diese Frau doch mal an, was ist das, was genau will man uns verkaufen, wieso und... Ich glaube, viele, wenn sie jetzt sehen, was halt das Spiel wirklich noch für Bugs hat und wie eintönig im Endeffekt das Rumfahren und Einsammeln und hier wieder eine Quest und das dann langsam auch wird, da helfen auch die Original-Soundeffekte nicht. Ja, und also ich habe halt auch schon ein bisschen was gesehen. Wir erlauben einem halt auch nicht viel Freiraum in dem, was man da macht, und die Entscheidungen, die man trifft, haben nicht so richtig Konsequenzen. Das mag dann halt auch viele Leute an. Also da hätte man auf jeden Fall viel mehr draus machen können, weil es gibt da quasi so diese Mechanik, das ist ja hier so ein Outlaw, also eine Gesetzlose. Und es gibt ja in Star Wars irgendwelche Fraktionen halt von diesen Leuten. Und zwischen diesen Fraktionen kann man sich da irgendwie seine Reputation irgendwie aufbauen. Und da gibt es so eine Mechanik dann irgendwie für, dass die Reputation dann irgendwie steigt und fällt oder so, je nachdem, wie man irgendwie verarscht und wie man irgendwie hilft. Aber es hat wohl im Endeffekt gar keine Auswirkungen. Also die Auswirkung ist, dass man mit irgendwelchen Leuten noch nicht reden darf oder so. Wenn die dann sagen, deine Reputation ist schlecht oder so. Aber man kann ja trotzdem noch alles machen. Also es hindert einen nicht wirklich an irgendwas. Man kann trotzdem noch überall hinkommen, dann halt nicht durch die Vordertür, sondern irgendwie durch den Schacht kriechen oder so. Und ja, also und bei irgendwelchen Sachen, die dann wieder für das Quest wichtig sind, da läuft, ist das dann doch wieder egal. Also wenn du dann da irgendwie halt einen Auftrag kriegst von dieser einen Fraktion und eigentlich ist dein Standing mit denen gar nicht gut, dann läuft das halt trotzdem so durch, als wäre das egal, ne? Weil muss ja das Quest dann weitergehen. Also ist halt auch weit hinter seinen Möglichkeiten irgendwie zurückgeblieben, würde ich mal sagen. Weil ich meine, solche Sachen, also ich kenne es dann noch irgendwie von irgendwelchen anderen Spielen. Teilweise spielen die Leute dann halt so ein Spiel auch mehrfach durch, ne, um diese ganzen Dinge dann alle durchzuprobieren. Also wenn du den Leuten das halt nicht erlaubst, alles zu machen, dann sorgt das ja eigentlich nicht dafür, dass die das dann irgendwie weglegen oder so, sondern eigentlich sorgt es eher dafür, dass man dann halt es einmal durchspielt mit der einen Fraktion, dann nochmal durchspielt mit der anderen Fraktion, ne, und dann irgendwie mal so vergleicht und guckt und so. Bei diesem Spiel ist es wohl vollkommen egal. Also man kann da machen, was man möchte, und ich denke mal, dass wahrscheinlich, also es hat auch diese eine Fraktion irgendwie mit einem Solo-Film jetzt von Disney, die es früher nicht gab, diese Crimson Dawn oder wie die heißen. Und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl bei dem einen Let's Play, was ich mir da angeschaut habe, dass sie den weiblichen Charakter schon dazu kriegen wollen und dass auch alles nur weibliche Ansprechpartner irgendwie so sind, so nach dem Motto, ja hier, das sind doch deine Leute hier, die aus dem Disney Star Wars Universum, die ganzen Frauen, mit denen musst du doch hier irgendwie sympathisch sein, so bei denen musst du dich doch anschließen. Kam mir schon so ein bisschen so vor. Ja. Ich habe mir ja vor 2 Wochen oder anderthalb habe ich mir im selben Steam das Robocop-Spiel gegönnt, Robocop Rogue City. Und da hatte ich richtig viel Spaß mit. Da merkst du in jedem Scheiß, merkst du, dass jemand die alten Filme liebt. Jede Kleinigkeit, jedes Detail, es ist einfach schön gemacht. Es ist ein straightes Ballerspiel, ohne irgendwie Whistles and Bells. Du musst hier und da mal ein bisschen nachdenken oder was suchen. Aber die meiste Zeit ballerst du dich durch Horden von Street Punks und machst Bronk, Bronk, Bronk, wenn du durch die Gegend läufst. Es spielt die Musik von Basil Poledouris an 2, 3 Stellen, die dem Spiel hier, da ist kein Strich John Williams zu hören, wenn ich das richtig gehört habe. Es sind so viele schöne kleine Sachen drin. Wenn du in den Laden reinkommst und der Ladenbesitzer sagt, was soll das heißen, du kaufst es für $1, das kostet so. Es sind so viele schöne einfach Leidenschaft, ja. Und hier sehe ich jemanden, ja, wir müssen dieses Star Wars Spiel mal, ja, wollen wir über eine starke Frau, oh ja, eine starke Frau, super, eine starke Frau, was machen wir dann? Ja, fährst irgendwo hin, erledigst irgendwas. Ja, super Idee. Und dann, ja, kommt halt sowas dabei raus. Die wollen das nicht voranbringen, das Genre oder die Kunstrichtung Videospiel. Die wollen halt irgendwie auch sowas mit Star Wars machen, was dann alle voll super finden. Ja, stimmt. Psychodad sagt, die haben Peter Weller als Sprecher und hier Nancy Allen und für Robocop halt die Originalstimmen und auch die Gesichter von Murphy und Lewis und dem Polizeichef und all solche Sachen. Hier, da hat jemand im Chat eben auch schon geschrieben, wo ist denn hier das Star Wars? Wo sind die Lichtschwerter und so? Ja, irgendwie mal, okay, Sturmtruppen und kriminelle Syndikate, die du nur aus Büchern kennst, die laut Disney eigentlich überhaupt nicht mehr existieren. Und Und halt zum wievielsten Mal kannst du mit deinem Speederbike über einen Wüstenplaneten jetten und das dabei noch cool finden? Ich weiß noch, als ganz kleiner Mars, als ich eigentlich Homecomputer nur aus dem Kaufhaus kannte und aus Zeitschriften wie Telematch Computerpraxis, habe ich mir vorgestellt, wenn es doch so ein Spiel gäbe, wo du Krieg der Sterne einfach durchspielen kannst. Und dann bist du erst in dem Raumschiff. Und dann kämpfst du gegen die Sturmtruppen. Und das war halt, in meinem Kopf war das in C64-Grafik, aber man konnte den Film spielen. Und heute ist es so ein bisschen so, oh, boah, bitte nicht noch so ein Ding, wo du nur von A nach B läufst und dann nach C geschickt wirst und dann wieder nach B zurück, weil die Entwickler irgendwie eine Kulisse weniger bauen wollten und so. Ja. Ja, genau. Der Britmaster spricht auch an, dass Robocop Rogue City ist halt auch eine polnische Produktion. Da denkt man vielleicht noch ein bisschen anders als bei Ubisoft. Ja, es ist ein ziemlicher Markt geworden, ne? Also Business. Ja, und Sachen aus dem Star Wars nachspielen, da gab es auch, glaube ich, für den Gamecube dieses Rogue Squadron Game. Da hatten sie, glaube ich, so ein paar Angriffe auf den Todesstern und sowas, die man da machen konnte. Das war schon ganz gut umgesetzt. Naja, es gab ja damals es gab ja damals schon den Vektorgrafikspielautomaten, den ich auch ein, zweimal in der Wildnis gesehen habe. Da hast du ja auch schon, halt so mit so Vektorlinien, hast du einen X-Wing gehabt und musstest TIE Fighter abschießen. In der zweiten Stage bist du dann über die Oberfläche vom Todesstern, musstest die Geschütztürme wegmachen. Und dann bist du in den Graben rein und musstest dann so Streben ausweichen und dich gegen Kanonen verteilen. Also das war damals völlig, das hat das Hirn zum Explodieren gebracht für uns Kids damals. Die schnelle 3D-Grafik und dass du irgendwie den Film so darstellen konntest. Während auf dem Atari VCS hattest du halt dieses Empire Strikes Back-Spiel, wo dann ein AT-AT war und du musstest mit so einem aus drei Linien bestehenden Snowspeeder 50 Mal treffen, damit er dann umgefallen ist und dann kam das nächste. TIE Fighter, genau, TIE Fighter, X-Wing, es gab schon coole Spiele, die Jedi Knight Geschichten, Jedi Academy, also es gab eine ganze Zeit lang richtig gute Star Wars Spiele, bis jemand das verkauft hat. Und Disney war eine der ersten Moves von Disney, war ja die LucasArts zuzumachen. Die ja am Anfang haben die Lizenzen ausgegeben, aber an einem gewissen Punkt hat LucasArts es ja mehr oder weniger selber gemacht. Dann hatte EA eine ganze Zeit die Lizenz und jetzt hat Ubisoft halt auch ein Lizenzhappen abgekriegt und das ist, was sie abliefern. 5 Millionen bis Februar, na dann strengt euch mal an bei Ubisoft. Und Ubisoft, das ist ja nicht der erste Flop. Also ich denke mal, wenn Assassin's Creed Shadow das Ende des Jahres kommen soll, nochmal ein Flop wird, dann könnte es für Ubisoft wirklich heißen, hallo, wer will uns kaufen? Ja? Zusammen mit Assassin's Creed etc. pp. Weil, ich weiß nicht, wie viele Schläge man aushält, bevor man K.O. geht, als so eine große Firma. Oh ja, Rebellion ist natürlich auch schön. Star Wars Rebellion ist so ein Strategietitel. Genau, und jetzt könnte man sagen, wer ist schuld an der ganzen Scheiße, aber genau das weist hier Kimball Air in diesem Artikel, in dem Interview von sich mehr oder weniger. Kimball Air, Sweet Baby Inc. CEO, hat ein Interview gegeben beim Black Girl Gamers Online Summit 2024. Zusammen mit Ash Parrish, die wir ja auch schon öfter hatten, als leicht verrückte Videospieljournalisten und die Chefin von Blacker Gamers, J.N. Lopez, die haben sich getroffen und das ganze Ding hieß, und jetzt haltet euch fest, Breaking Down the Gamergate hieß das Panel. Breaking Down the Gamergate. Aha. Ja. Ja, und dann hat die Bel Air dann gesagt, ja, sie soll doch ihre Erfahrung berichten. Sie sagt, wir waren Patient Zero dieser Welle von Gamergate. Das war so schlimm. Es hat damit angefangen, dass wir bekannt gegeben haben, dass wir an Alan Wake und Alan Wake 2 und Spider-Man 2 arbeiten, weil das sind populäre Spiele bei diesen Gamern. Und sofort haben die angefangen, uns fertig zu machen und haben gesagt, wir haben da diese Webseite von Sweet Baby Inc. gefunden und haben da gesehen, dass sie da Geheimnisse haben. Und dabei haben wir doch auf Twitter gesagt, wir freuen uns so, an Alan Wake 2 und Spider-Man 2 zu arbeiten. Also sie macht hier einen Strohmann auf. Es ging natürlich nicht darum, dass die überhaupt daran arbeiten, sondern dass das ganz klar ein rotes Tuch für die Gamer ist, was für eine Ideologie hinter Sweet Baby Inc. steht. Ja, und sie sagt, die glauben, wir würden da an dem Story oder so was, wo würden wir was ändern oder wir würden Charaktere ändern. Bei Alan Wake gab es in den ersten Trailern eine weiße Person, die später eine schwarze Person geworden ist. Aber ja, nachdem die da eingelaufen sind, aber das, naja, gut. Die glauben, wir tun diese Pride-Flaggen in Spider-Man, aber wir sind nicht die Videospiele wokifizieren, das seht ihr falsch, sondern eure Helden, eure Entwickler, die wollen das alle so. Das ist das, was sie machen wollen. Die wollen nicht mehr diese alten Spiele für euch machen. Die wollen jetzt alles bunt und divers. Die wollen, da kann ich nur antworten, die wollen, dass das Spiel nach 2 Wochen vom Markt genommen wird. Die wollen nur ein Viertel von dem verkaufen, was Black Myth Wukong verkauft. Die wollen, dass Dustborn nur 82 gleichzeitige Spieler hat. 82. Das wollen die. Das wollen angeblich die Developer. Die wollen nicht mehr Spiele machen. Ich meine, ein Teil von denen sicher, gerade die Jüngeren, die sind halt alle komplett brainwashed und blöde. Bis auf die, die sich nicht haben brainwashen lassen. Die gibt es sicher auch. Aber der Großteil von den Leuten, die jetzt in den Entwicklerstudios sitzen, das sind alles einfach nur Schafe von diesen Leuten hier. Und die, ja, natürlich haben die das freiwillig gemacht, als man sie auf die Idee gebracht hat. Oder gesagt hat, ihr könnt die schon rauslassen, die Regenbogenfahnen, aber ihr kennt Twitter. Ihr kennt Twitter. Ja, und sie würden ja auch wirklich nur ganz wenig an dem Narrativ und der Kampagne arbeiten. Und es wäre alles missverstanden und überhaupt und sowieso. Und sie sagt, also für mich ist es so, Repräsentation ist Innovation. Innovation ist Veränderung. Und das ist doch das Einzige, wovor die Leute Angst haben. Wieder dieses Jahr Innovation, Veränderung, alles ohne inhärenten Wert, alles Buzzwords. Sie haben Angst, irgendetwas zu tun, das nicht so aussieht, wie Sie es in Erinnerung haben. Alle haben die Super Nintendo-Spiele oder andere Spiele, an die wir uns nostalgisch klammern, aber alles verändert sich, entwickelt sich weiter und ändert sich und überhaupt und sowieso. Und auch wir verändern uns, deswegen müssen Spiele sich jetzt auch verändern. Und das ist genau der Weg, den die Spiele gehen werden, sagt sie. From my cold dead hands, würde ich hier antworten. Das ist nicht der Weg, wohin Spiele gehen. Eine Zeit lang gab es diese Spiele, wird in den Geschichtsbüchern stehen, aber die haben so beschissen wenig Geld eingebracht, dass die Firmen reihenweise pleite gegangen sind, selbst so große Anbieter wie Ubisoft. Und dann hat man sich das überlegt und wie in allen gesellschaftlichen Bereichen den stalinistischen Woke-Kult abgelegt und hat die Standbilder von Anita Sarkeesian und Judith Butler von ihren Sockeln geholt und in der Themse versenkt. Dennis Yücel. Wir erinnern uns alle noch an die Free Dennis-Kampagne und der ist ja nicht zum ersten Mal jemand, der ein Korn findet, obwohl er sich manchmal auch wie ein blindes Huhn benimmt. Und ich habe mir heute mal diesen Thread von ihm zusammenfassen lassen. Ich bedanke mich bei ihm für diesen Thread ausdrücklich, weil vielleicht hat das Gewicht, wenn jemand wie er diese Wahrheiten einfach mal zusammenfasst und den Leuten um die Ohren haut. 209 Gruppenvergewaltigungen hat die Polizei in NRW 2023 erfasst, erfolgte und versuchte. Auf AfD-Anfrage hat die Landesregierung nun die Vornamen der Tatverdächtigen vorgelegt. Ergebnis 78,1% hat einen Migrationshintergrund, mein Bericht. Dieser exorbitante Anteil von 78,1 ergibt sich aus der Summe der Tatverdächtigen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, 84 von 155, und der Tatverdächtigen Deutschen, deren Vornamen auf einen meist türkischen Migrationshintergrund schließen lassen. 37 von 55. Selbstverständlich sind diese Bilals und Buraks deutsche Tatverdächtige. Nur kann man keine Maßnahmen zur Verbrechensvorbeugung einleiten, wenn man nicht weiß, aus welchen Milieus die Täter stammen. Darum ist diese Namensliste nicht per se rassistisch, sondern hilfreich. Nebenbei, so aufschlussreich wie eine Namensliste von rechtsextremen Gewalttätern in den 90ern gewesen wäre, mit vermutlich jeder Menge Ronnies und Mikes mit AI. Nicht, dass es das Ossi-Nazi-Problem nicht mehr geben würde, nur heißen die heute nicht mehr so. Aus einer älteren Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD geht hervor, dass zuletzt 20,6% der 761 Opfer von Gruppenvergewaltigungen 2023 ausländische Staatsangehörige waren. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Das heißt, der Anteil der Opfer von Gruppenvergewaltigungen mit Migrationshintergrund liegt sehr wahrscheinlich ebenfalls über dem Bevölkerungsdurchschnitt von 30%, wenngleich nicht so krass darüber wie der Anteil der Tatverdächtigen, 78,1%. Weitere Details: In NRW waren zuletzt 4,5% der Tatverdächtigen weiblich, bundesweit zuletzt 9,7% der Opfer von Gruppenvergewaltigungen männlich. Die Quote der im polizeilichen Sinn nicht aufgeklärten Fälle betrug zuletzt bundesweit 36,8%. Ehe jemand fragt, warum ich Antworten auf Anfragen von AfD-Abgeordneten auswerte, falsche Frage. Die richtige: Warum überlassen andere, allen voran die frauenpolitischen Sprecherinnen von CDU, CSU, Linken, SPD, Grünen und FDP, Anfragen zum Thema Gruppenvergewaltigungen der AfD? Und dann kommen noch drei Artikel. Einmal eine Liste der Vornamen, dann eine Aufschlüsselung nach Staatszugehörigkeit. Syrien 11, Kosovo 8, Afghanistan 7, Irak 7, Bulgarien 6 und so weiter und so fort. PS, ich halte es für unanständig, beim Thema Gruppenvergewaltigung die Opfer zu übergehen und sofort zu fragen, wem solche Berichte nutzen. Aber wenn man unbedingt diese Frage stellen möchte, nicht das Reden über diese Dinge hat die AfD so stark gemacht, sondern das so wenig wie möglich darüber reden, das Beschwichtigen und Relativieren und der Paternalismus irgendwelcher Ausländer-Schutzkartoffeln, die es gut und vor allem gut mit sich selbst meinen. Danke. Vielen, vielen von Herzen empfundenen Dank, Dennis Jütschel, für diesen. Ausländer-Schutzkartoffel ist ein gutes Wort. Ja, absolut. Und die wohnen meistens auf dem Dorf und haben mit dem ganzen Problem nichts zu tun, ne? No, oder halt in dem etwas besseren Viertel, wo die Lehrer und die, ja, die höheren Beamten der Behörden wohnen. Ja, aber genau, wir brauchen auf jeden Fall Leute, die das immer wieder deutlich aussprechen und denen man halt eben nicht den Schuh anziehen kann. Dass sie rechtsextrem oder irgend sowas sind. Davon brauchen wir mehr Leute. Macht eure Münder auf und sagt hier, ich bin Türke, ich möchte das auch nicht. Das finde ich eine gute Sache. Sollte viel öfter passieren. Ja, neulich meinte jemand, dass sie sich vielleicht auch nicht trauen, dagegen zu protestieren oder so. Und möglicherweise ähnlich Angst haben wie unsere, wenn sie sowas machen. Hier reagiert jemand auf den Georg Restle bei Twitter X, der meint praktisch, Migration laut Merz an allem schuld. Ich glaube, das hat der Merz noch nie so gesagt, aber hier heißt es eben von Restle weiter auch im eigenen Politikversagen. Schaut euch die Schulen an, schaut euch die Universitäten an, schaut euch die Krankenhäuser an. Schaut euch an, was das für Konsequenzen hat, wenn ein Land durch Migration überfordert ist. Ja, überfordert heißt ja nicht, dass die Leute alle irgendwie schuld sind, so wie er das hier darstellt. Und hier meinte der Herr Weichering, ich habe ja nun in 40 Jahren Berufsjahren als Journalist wirklich nicht mit kritischer Berichterstattung über CDU-Politik und Politiker gespart. Ich habe mit CDU-Interessenvertretern in so manchen Rundfunkrat einige Scharmützel ausgetragen. Ich habe von CDU-Proporz-Hierarchen wegen kritischer CDU-Berichterstattung auf die Nase gekriegt. Aber das, was Restle hier macht, überschreitet sämtliche roten Linien, meinte er. Das ist Gesinnungsjournalismus. So geht das nicht, ja. Und das ist aber typisch für den Rest, ne? Also. Ja, es war ja so ein Videoclip von dem Merz, der halt rumgegangen ist und der von sämtlichen von diesen Leuten halt reduziert wurde darauf. Was sie halt alle weggelassen haben, ist, dass der sich natürlich selber überschlägt, damit zu sagen, ja, hier Migration toll, da Migration toll, überall Migration toll. Wo man sich dann aber natürlich wieder daneben stellen möchte und einfach sagen möchte, ja, lieber Friedrich Merz, aber eigentlich diese ganzen Sachen, die du da sagst, die bezweifelt niemand, weil es da natürlich nicht, es wird zwar von Migration dann gesprochen, aber das, was da natürlich mit gemeint wird, sind halt eben natürlich irgendwelche Leute aus europäischen Ländern und nicht irgendwelche Leute, die mit einem Messer rumrennen. Oder sich hier sonst wie aufführen und irgendwie meinen, das Land gehört ihnen hier, weil die Ungläubigen sowieso scheiße sind oder so. Und deswegen halt immer nur allgemein von Migration zu reden, tut dieser ganzen Debatte halt eben gerade Unrecht. Und die Leute müssen sich da noch nicht so hinstellen und so meinen, dass sie das den Leuten erklären müssen. Die Leute verstehen das schon. Die Leute verstehen schon den Unterschied dazu. Die Leute rennen jetzt nicht irgendwie zum Schweizer, zum Portugiesen oder zum Franzosen und fragen den irgendwie, warum er hier so ein Problem darstellt in dieser Gesellschaft, weil der Merz irgendwie gemeint hat, irgendwas mit Migration oder so. Jeder Mensch weiß, dass es da einen ganz enormen Unterschied gibt, der halt einfach von diesen Leuten immer nicht angesprochen wird. In der Hoffnung, dass irgendwie, keine Ahnung, dass es weniger rassistisch oder weiß ich nicht was ist. Da ist es ja der wichtige Unterschied, der jedem klar ist. Und die müssen sich so tun und dann irgendwie im Busch rumreden oder so, als ob sie den Leuten noch erklären müssten, dass das aber hier bei den Franzosen oder so nicht das Problem ist. Das weiß jeder. Also. Ja, ich hatte den Eindruck, dass der Rest den Merz so ein bisschen unterschieben möchte, dass der Merz eben meint, dass die Migration. Die haben das weggelassen, dass er da ja selber noch irgendwie sagt, hier Migration toll, da Migration toll, dort. Das haben sie schon mal weggelassen. Okay. Und deswegen erzeugt es dann halt diesen, also es sieht dann so aus, als würde er sagen, hier ist ein Problem, da ist ein Problem, dort ist ein Problem und das Problem ist die Migration, überall Migration, wir sind überfordert durch Migration. Und das ist halt auch wieder, ne? Diese Formulierung ist auch bescheuert. Wir sind nicht überfordert durch Migration, wir sind überfordert von Leuten von außerhalb von Europa, die hier überhaupt keinen Grund haben, überhaupt herzukommen. Egal, was bei denen für Krieg ist oder sonst wie, es gibt keinen Grund, warum diese Leute dann nach Europa gehen. Europa ist nicht ihre Nachbarregion. Ist es nicht. Ja. Und wir haben nun mal keine Regelungen für Aufnahme von irgendwelchen Leuten, sich hier ein neues Leben aufzubauen, die gering qualifiziert sind, irgendwie aus Afrika. Haben wir einfach nicht. Und das liegt nicht daran, dass wir so große Rassisten sind oder so, sondern das liegt nach dem Zustand, in dem Afrika aktuell ist und wir diese Migration zu unserem Land dann halt nichts beiträgt. Und wenn das in 100 Jahren mal anders ist, dann ist auch unsere Meinung dazu eine andere. Auch wenn die Leute dann noch genauso schwarz sind. Weil das hat nämlich mit Rassismus überhaupt nichts zu tun. Ja, kommen wir nun ein bisschen zu einem Wahl-Fallout, aber wir bleiben auch nochmal bei den Problemen. Hier ist ein Özdemir von der SPD, wohl ein Bundestagsabgeordneter aus Duisburg, und Mahmut Özdemir heißt er. Zu den Wahlergebnissen vom vergangenen Sonntag. Seit 2005 rechtfertigen wir als SPD mit ganz weiten Ausnahmen von Wahl zu Wahl historisch schlechte Ergebnisse, historisch schlechteste Ergebnisse und kündigen dann Analysen und Veränderungen an. Machen aber kurz danach weiter wie bisher, Ausrufezeichen. Wir versuchen zu relativieren, dass das Bürgergeld eigentlich gar nicht höher ist als ehrliche Arbeit. Die Menschen fühlen das aber anders, wenn sie sehen, dass man arbeitslos fast genauso gut lebt wie als arbeitender Mensch. Wir können nachvollziehen und erläutern, warum ausländische Sträflinge immer noch. Wir können nachvollziehen und erläutern, warum ausländische Sträflinge immer noch im Land sind und nicht in ihr Heimatland zurückgeführt wurden. Die Menschen fühlen sich aber unsicher, wenn sie Volksfeste besuchen und Ansammlungen von respektlosen, vorwiegend ausländischen Männern ihnen im Stadtteil den Gehweg versperren, während unsere Bevölkerung im eigenen Land außen herumläuft. Wir wirken gegenüber Konzernen und Managern ohnmächtig, die trotz Milliardenförderung des Staates eine Abhängigkeit von chinesischem und indischem Stahl als Grundlage für die verantwortungslose Zerstörung unserer Grundstoffindustrie Stahl vorgeben. Wer glaubt, dass man in einer solchen Situation 12 Monate vor der Bundestagswahl sich darüber freuen kann, dass man ja in den Umfragen schlechtester stand und doch die 5%-Hürde überwunden hat, vergisst, dass die SPD als einziges Bollwerk gegen Faschisten war und ist, ja, möchte der wohl gerne sein. Aber Führungsriegen, die zusehen, wie weit innerhalb anderthalb Jahrzehnten die SPD sinkende Mitgliederzahl und geringere Zustimmung in der Bevölkerung verzeichnet, müssen ihre Verantwortung erkennen. Das ist ein bisschen wie bei der katholischen Kirche, ne? Und der evangelische ja auch. Die verlieren ohne eine Mitglieder und machen einfach weiter. Ne? Wir brauchen den Mut, unsere Lage ehrlich zu beschreiben. Die Menschen vertrauen uns nicht. Die Kommunikation zwischen denen, die uns mal gewählt haben oder wählen würden, ist gestört, weil wir nicht eine Sprache sprechen. Wenn die Menschen keine Veränderungen in ihrer Lebensqualität verspüren, mit mehr Wohlstand in der Lohntüte, mit mehr Sicherheit auf der Straße und mit mehr Perspektiven für ein Deutschland, das auch Kindern und Enkeln eine gestaltbare Zukunft liefert, dann werden wir dieses Vertrauen nicht zurückgewinnen. Bearbeitet. 5 Tage. Ja, aber passt ja, stimmt ja. Ich hätte der SPD auch so ungefähr ins Stammbuch geschrieben. Mhm. Ja. Einfach weitermachen. Das hatten sie ja, glaube ich, bei der letzten Wahl auch gesagt, wir sind nicht ganz so schnell abgeschnitten, wie erwartet oder irgendwie sowas. Ne? Ah, das ist wirklich eine dünne Erwartung so an sich selber. Die Esken hat doch genau sowas gesagt. Machen jetzt einfach weiter. Ja. Und hier werden jetzt auch Konsequenzen gefordert. Nämlich als Konsequenz aus den Landtagswahlen fordern Grüne im Bundestag besseren Schutz gegen die Beeinflussung von Wahlen. So die Fraktionsvorsitzende Katharine Dröge. Ein Schutz vor Wahlen. Ein Schutz von Wahlen. Ach so, okay. Obwohl, nee, vor Wahlen. Schutz ist gegen dafür, die Beeinflussung. Ist dafür nicht Greenpeace zuständig für den Schutz von Wahlen? Ich glaube schon, ne? Rettet die Wahlen. Bei der Klausur des Fraktionsvorsitzenden, Fraktionsvorstands an MP Söder appellierte sie, Demokraten sollten wie Demokraten sprechen. Dann hören wir doch mal, wie Demokraten sprechen. Ganz dröge wahrscheinlich. Unser parlamentarisches Kontrollgremium hat vor wenigen Monaten gemeinsam eindringlich davor gewarnt, dass wir in Deutschland nicht gut genug aufgestellt sind, Abwehrmaßnahmen zu ergreifen gegen genau diese Beeinflussung von Wahlen, die wir in vielen europäischen, aber auch zum Beispiel in den USA, in anderen das Ländern Gefuchtel. Erlebt haben. Und aus unserer Sicht ist gerade dieses Gefuchtel. Du bist dann ein energischer Typ, fester School of Acting. Der weiß, seine Argumente zu bekräftigen durch Daumen hoch und die Hände immer hoch und runter wedeln. Was hat 2 Daumen, ist ein ganz toller Politiker. Gerade diese Wahl, wo jetzt 2 Parteien im Landtag mit vielen Abgeordneten vertreten sind, die ein bisschen klingen wie der Pressesprecher von Wladimir Putin. Wenn 2 solche Parteien es geschafft haben, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, dann ist das letzte Warnsignal an die Demokratie, dass wir hier entschlossener handeln müssen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht notwendig, dass der Kanzler diese Frage zu seiner Aufgabe macht, dass er Taskforces aus Bund und Ländern jetzt zu einem wirklichen Ergebnis bringt. Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz zwischen dem Kanzler und den Ministerpräsidenten der Länder sollte der Ort sein, wo konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen, nach vorne gerichtet, um hier bessere Lösungen zum Schutz unserer Demokratie zu finden. Das Zweite ist, Demokraten sollten wie Demokraten... Das klingt wie Scheiß Ulbricht. Ja, was ist denn da auch gemeint? Die Methoden der Manipulation haben wir vorhin ja ungefähr gesehen, da gefakte Webseiten und so weiter. Was wäre denn dagegen zu tun? Und machen Sie das nicht schon mit Hunderten von Millionen Euro im Jahr über die Antonio-Stiftung und andere Outlets? Womöglich auch das, genau. Sprechen. Und der Ministerpräsident von Bayern, der gefällt sich ja manchmal darin, so ein bisschen zu klingen wie der lustige Clown, der aus... Ja, hier zur Einordnung, was er gesagt hat, ist, dass die Grünen irgendwie schlecht sind oder so, dass man mit denen nicht zusammenarbeiten kann oder so. Und das ist natürlich jetzt super böse, ne? Da muss was getan werden, also das ist aber nicht demokratisch. Aus dem Süden der Republik ein paar Witze macht. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn Markus Söder sein Konterfei auf Ostereier druckt oder Selfies im Weihnachtspulli macht. Das finden ja auch viele Leute witzig. Aber ein Tag, nachdem Faschisten in einem Landtag die stärkste Kraft geworden sind, kann sich ein Ministerpräsident in Bayern nicht hinstellen und in einer Rede quasi den Rechtsstaat in Brand setzen, so wie Markus Söder das gemacht hat. Holy moly. Den Rechtsstaat in Brand gesetzt und immer gesagt, dass die Grünen nicht als Partner taugen. Ein bisschen dick auftragen am Ende, ne? Ja, der Rechtsstaatsbrand ist jetzt eines der prägenden Erlebnisse in der Vorzeit des Dritten Weltkriegs in die Geschichte eingegangen. Muss man wissen. Ja, das sind die Konsequenzen, die wir brauchen. Gott. Nämlich irgendwelche schwammige Scheiße, total, die Demokratie retten. Jetzt ist ja die Zeit, um eine Taskforce zu gründen. Ja. Und mit technischen Maßnahmen, gesehen, die gar nicht möglich sind oder so, weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir gesehen, dass, wie war diese Formulierung da gerade eben, jetzt der letzte Moment oder so, ausschlaggebend, bla bla. Ja, wir haben es auf dem Tisch liegen. Tschüss. Presseclub. Ja, heute war wieder Presseclub. Ich habe es mir wieder gegeben. Es war wieder furchtbar. Und zwar Vertrauen verspielt ist die Ampel am Ende. Und sie hatten da Frau Mbarek, die aus irgendwelchen Gründen immer noch Journalistin ist, nach dieser Geschichte da bei Karakaya Talk. Da saß sie auch am Tisch bei der wirklich weißen Mehrheitsgesellschaft. Seitdem kann ich die echt nicht mehr ernst nehmen. Und hier war das halt auch wieder so ein, genau wieder dieses Problem, Migration, irgendwie, man redet dann über Migration und man redet dann irgendwie, ja, halt wieder über irgendwelche Dinge, die halt mit dem eigentlichen Problem ja an der Migration, um das es eigentlich geht, ja überhaupt nichts zu tun haben. Also man richtet sich dann darüber auf, dass die Leute halt irgendwas gegen Migration sagen, wobei das doch so toll ist und so viel gebracht hat und so weiter und so fort. Und verkennt halt wieder komplett, dass das natürlich auch von den Leuten nicht in Frage gestellt wird, sondern es geht halt um irgendwelche Leute, die Leuten hier Messer in den Hals stecken und eigentlich hier schon gar nicht mehr sein hätten dürfen, nach sämtlichen Regelungen, die wir haben. Das ist das verdammte Problem. Ja, ist echt unerträglich. Ja, ich finde, dass es darum geht, dass man die Gesetze mal wieder einhält und so. Und da wurde hier ein Kamala Harris-Moment irgendwie sich herbeigesehen von allen Leuten. Also das war diese Formulierung, Kamala Harris-Moment. Also ach so, dass ein Kandidat von links kommt, über die Medien massiv künstlich aufgepumpt wird und dann sowas wünschen sie sich. Sowas wünschen sie sich, ja. Hey. Weil natürlich ja, ich meine, das sind irgendwelche Leute, die sich hauptberuflich halt Narrative sich zusammenbasteln, um die Politik irgendwie zu idealisieren oder zu dämonisieren, so nachdem, wie es gerade passt. Also auf jeden Fall Frau Mbarek, die anderen, also die Herren kannte ich wieder nicht, diese andere Dame da, die Frau Lupa heißt sie, glaube ich. Die kannte ich wohl, weil die nämlich in Hannover schon mal für die Hannoversche Allgemeine, glaube ich, gearbeitet hat und mir damals schon aufgefallen ist mit ihren feministischen Takes bei Twitter, die ganz furchtbar waren. Also jedes feministische Bullshit-Thema wurde da irgendwie immer ganz stark bespielt von der Dame. Und das, obwohl sie hier quasi in der Lokalredaktion irgendwie von der Hannoverschen Allgemeinen war. Jetzt ist sie Chefredakteurin von der Leipziger Volkszeitung, die, würde ich jetzt mal vermuten, wahrscheinlich auch zum Redaktionsnetzwerk Deutschland dazu gehört. Würde ja Sinn machen. Ja. Also, weil die Hannoversche Allgemeine natürlich auch da mit dazu gehört. Ja, also die kenne ich schon eine ganze Weile. Hanna Super heißt sie, glaube ich. Aber Super ist sie nicht. Ja. Und das war ja auch alles nichts, wo ich irgendwie sagen würde, ja, das war jetzt aber ein guter Einwand oder so, sondern es ist nur Kokolores. Aber die Männer waren auch nicht viel besser, die kannte ich nur nicht. Und ja, ein Kamala Harris-Moment und man ist da halt unzufrieden mit Herrn Scholz und wünscht sich halt, weil der halt so uninspirierend ist und so. Und man denkt jetzt, dass ausgerechnet hier, wie heißt er, Stefan Weil heißt er. Ich will mal Sebastian Stefan, ich schwank da immer, aber Stefan Weil heißt er. Der Unerträgliche aus meiner Sicht. Ehemalige Oberbürgermeister von Hannover, wo ich den schon kannte. Und jetzt schon seit einer ganzen Weile Ministerpräsident von Niedersachsen mit seiner nöligen, oh, ich bin so ein SPD-Mann, ich habe Mitleid und sorge mich von früh bis spät um alles und die ganze Welt und aber in Wahrheit richtig viel mehr Schaden an als irgendwelche Leute, die vielleicht nicht so dauerbestürzt klingen, weil er klingt immer so, als würde er gleich in Tränen ausbrechen, weil das Leben so schwer ist für alle da draußen, also unerträglich. War der vielleicht Pastor vorher oder so? Nee, aber gläubig ist er auch ohne Ende, das auf jeden Fall, ja. Oder bei der SPD ist und nicht bei der CDU, aber ja. Kirche ist auch ganz super toll. Ja. Ja, mit dem Kamala Harris-Moment machen. Mit Stefan Weil, ich weiß nicht, wie alt ist der? Ist doch bestimmt auch schon über 60. Würde ich tippen. Also jung ist der auf jeden Fall nicht mehr. Ich guck Kamala mal. Kamala Harris-Moment ist, wenn man einen drin hat, oder wenn man blau ist, oder was? Nein, wenn irgendwelche so Journalisten meinen, dass du irgendwie die Wiedergeburt des Guten bist oder so. Bei dem Alter hat er dann wahrscheinlich eher einen Camilla Parker Bowles. Ja. 65 ist er so alt. Genau, so hätte ich ihn auch eingeschätzt. Aber letztens war er irgendwie beim Bruce Springsteen-Konzert in Hannover. Also. Yes. Das ist so schweineteuer. Ich habe mir auch überlegt, aber du kannst das nicht bezahlen. Und der kann das bezahlen. Aber der hat bestimmt, wenn du ihm die Geschichte erzählen würdest, wird er bestimmt ganz nölig das wieder rekapitulieren. Hätte er mir doch sein Ticket geben müssen, weil ich habe weniger als. Hättest du aber nach Hannover kommen müssen. Das ist eine Hürde, wa? Solange die Scorpions nicht als Vorwurf spielen. Weil wir haben jetzt ihre Europatour-Termine abgesagt. Okay. Mhm. Was, die Scorpions spielen noch? Ja, die spielen noch. Die waren letztens in Las Vegas für eine ganze Zeit. Also sie haben ganz viele Konzerte gespielt. Und die waren sogar in Amerika, das Ding hier ist mal voll. Krass. Ja, aber die sind ja auch nicht aus Hannover, also auftreten. Die sind ja, wie wir alle wissen, aus der Wedemark. Also. Ja, der Springsteen wollte nur mal seine alten Kumpels besuchen von den Scorpions. Nee, ich denke mal nicht. Glaube ich auch nicht. Okay, es hat jemand einen Unfall, das ist natürlich nicht lustig. Ja. Der Lead-Gitarrist Matthias Jabs hat sich verletzt und deswegen Zwangspause, aber sie wollen das nachholen. Boah, was für interessant. Ja, gut, dann schon. Steht Hannover in dem Artikel? Regelmäßige. Die spielen nicht in Hannover. Ich glaube, die haben zum Auftakt von der Turnier schon Hannover gespielt. Also. Der Springstand in Deutschland. Ist also schon passiert. Ich meine, Anfang des Jahres oder so. Okay. Also, der Presseclub ist jetzt lang, ist wieder eine Dreiviertelstunde, Stunde schön um den Elefanten rumgelaufen, ja? Ja. So zum Abschluss. Oh. Okay. Und ja, dann hört ihr doch demnächst lieber den Podcast an von Kontrafunk oder so. Und was wir auch noch gemeint haben. Ist hier, also Weil war der eine Vorschlag, der andere war Boris Pistorius, was natürlich auch wiederum SPD Niedersachsen ist, ne? Der ist ja irgendwie liiert mit der Ex-Frau von, also einer von den Ex-Frauen von Gerhard Schröder. Also denke ich mal, ist er immer noch mit der liiert, ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich da irgendwie von gehört habe. Und ja, keine Ahnung. Also als Verteidigungsminister ist er sicherlich nicht so ein Ausfall wie andere Leute. Aber als Innenminister fand ich den auch nicht. War halt SPD, sondern da sind natürlich auch die ganzen NGOs hier alle vorangetrieben worden und so. Aber die Antonis-Stiftung hat sich niedergelassen in Hannover. Also hätte er aus meiner Sicht jetzt auch nichts Vernünftiges irgendwie gemacht. Und wenn du den gefragt hast, was schlimm ist, hätte er bestimmt auch nicht gesagt, ja, das schlimmste Problem ist irgendwie hier diese wo waren die? Hildesheim, glaube ich, oder Osnabrück oder so. diese islamistischen Zellen da irgendwie, sondern er würde wahrscheinlich auch sagen, ja, irgendwelche Rechten irgendwo. Der Name ist einfach gut, weil, ne, wenn, immer wenn du eine Begründung suchst, dann kannst du da aufhören. Ja, der Grund ist, weil... Oh, Mammon. Also, diese Wahlkampagnen damals schon, als der Bürgermeister von Hannover okay. war. Ah, das war er immer soll gewählt nur, werden, weil, ja. Weil dies und jenes stand da immer groß drauf. Ja. Oh, okay. So. Ja, ich meine, gut, ja. Als Weltraumaffen mit unseren Titeln sollten wir uns wahrscheinlich nicht über irgendwelche Witze aufregen, aber... Ja, ich habe mir ja auch gebracht. Ne? Es war schon ziemlich unerträglich, auf jeden Fall damals. In diesem Weil. Glaube ich. Und ich kannte damals jemanden, also als Bürgermeisterkandidat das erste Mal, kannte ich jemanden, der in der Stadtkämmerei gearbeitet hat von Hannover. Und das war der alte Job von Herrn Weil, der war der Chef davon. Und der hat schon gemeint, ich würde ihn nicht wählen. Okay. Und ich kann auch bis jetzt nichts irgendwie sagen, was mich davon überzeugt hat, dass der Mann da irgendwie eine gute Alternative wäre. Aber es ist schon so witzig, ne? Also jetzt fällt den Leuten irgendwie ein, so, ja, was wäre irgendwie besser für einen Kick irgendwie für die Politik der SPD und irgendwie für Deutschland im Allgemeinen? Also welcher SPD-Mann würde jetzt irgendwie das Land voranbringen? Und was denen einfällt, ist ein 65 Jahre alter Beamtensesselfurzer aus Hannover, ja, auch noch von der SPD Hannover. Mhm. Na, also ich meine, die hat ja sowieso noch nie irgendwas irgendwas Schlimmes gebracht. Diese Kämmerer haben ja ganz gute Karten, ne? Diese Kämmerer haben ja ganz gute Karten, weil die sich in der Verwaltung so auskennen. Ja, ja, als Bürgermeister vielleicht, aber... Ja, genau. Ja, dann fällt man die Treppe rauf, ne? Da machst du nichts gegen. Ja. Jedenfalls, wenn du in so einer großen Stadt wie Hannover dann bist. Ja gut, ich meine, wen hat der Weil abgelöst? Damals Sigmar Gabriel. Also, gut. Der war ja auch mal für eine Sekunde irgendwie Ministerpräsident von Niedersachsen. Kann sich auch keiner mehr dran erinnern. Den hat die SPD irgendwie ganz schön abgesägt, oder? Habe ich so den Eindruck, können wir gut testen an das Thema. Ja, das auch, ja. Ja, also, wirklich. Und Boris Pistorius, also... Ja, der hält halt meistens die Klappe, ne? Der sagt nicht so viel Quatsch. Das kann man schon sagen. Und wenigstens hat er nicht so eine nölige Art. Aber ja, also bei dem ist mir auch noch nichts begegnet, wo ich irgendwie sage, ja, das war ein wichtiger Einwand oder so. Boris Pistorius ist irgendwie gut, wenn der Macht hat, weil der würde die richtig einsetzen oder so. Ja, ich meine, zum Thema Scholz habe ich auch schon gedacht, so das ist zwar alles ein bisschen führungsschwach oder so, aber diese Durchregiererei von der Merkel finde ich ätzender. Mir weniger gefahren. Noch weniger. Nee, die Christian. Ja gut, aber ich meine, das, also schlimmer als Merkel, was Durchregieren angeht und so, geht ja auch rein, dich kaum. Ja, aber wir sind noch nicht durch. Es gibt ja noch andere Parteien in dieser Ampel. Und da haben wir hier den Christian. Denkverbote in der Asyl- und in der Einwanderungspolitik. Das ist meine Lehre aus der Wahl in Sachsen und Thüringen. Ich kann es nicht mehr hören, wenn gesagt wird, ja, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern alles nur irgendwie besser erklären. Die Wahrheit ist, die Menschen haben das Gefühl, dass die Demokratie, dass das politische System ihre Probleme nicht löst. Und ein Problem, das ganz oben steht, ist die Frage Kontrolle der Einwanderung nach Deutschland. Und deshalb müssen wir dieses Thema angehen. Die AfD wird man nicht mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger oder Belehrungen klein machen, sondern wie in Dänemark, nur dadurch, dass die Menschen das Gefühl bekommen, wir haben Kontrolle über unser Land, wir entscheiden, wer hier hinkommt und wer hier bleiben kann und wer nicht. Deshalb gibt es für die FDP da keine Denkverbote mehr. Wir müssen sprechen mit der Opposition von CDU, CSU und den Ländern als Bundesregierung über das, was notwendig ist. Änderungen des internationalen Rechts, des europäischen Rechts, der deutschen Gesetze, vielleicht gar des Grundgesetzes. Das muss auf die Tagesordnung, denn wenn wir ein weltoffenes Land bleiben wollen, wenn wir auch unsere Demokratie verteidigen wollen, dann ist offensichtlich die Voraussetzung, Kontrolle und Konsequenz nachvollziehbar für die Bürgerinnen und Bürger zurückzubringen bei Asyl und Einwanderung. Das ist meine Lehre aus den Wahlen gestern. Ja, nachvollziehbar heißt doch auch so viel wie, wir müssen das richtig erklären, finde ich mal, so wieder ein bisschen widersprüchlich. Und außerdem hat er ja nur gesagt, dass die Gefühle der Leute das verlangen würden. das ist jetzt noch nicht so richtig eine Anerkennung eines Problems in meinen Augen. Ne? Ja, doch. Ich will nicht wie ein Demokrat, will ich mich wissen. Er muss doch wie ein Demokrat sprechen. Kann der doch nicht alles in Brand setzen. Ja, ich fand auch verräterisch eigentlich, dass er gerade gesagt hat, es darf jetzt keine Denkverbote mehr. Bei uns gibt es keine Denkverbote mehr. Und ich auch sage, weil im Endeffekt diese Sachen, die er da sagt, die hat er ja teilweise schon vor Jahren gesagt. Also er hat ja 2017, als sie wieder in den Bundestag eingezogen sind, da stand das jetzt vielleicht nicht groß in dem Programm, aber er hat ja schon ganz groß den Eindruck erweckt, dass diese ganze Geschichte, die da 2015 gelaufen ist, mit der FDP so nicht gelaufen wäre und man das alles aufarbeiten muss. Und er hat ja auch ganz klar in Interviews gesagt, dass die Leute, die in diesem Zusammenhang nach Deutschland gekommen sind, in Deutschland nicht bleiben werden auf lange Sicht. Das hat er ja ganz klar gesagt. Ja gut, da ist ja einiges verloren gegangen. Ich erinnere mich auch an so Versprechen wie, dass man dieses komische, wie hieß es denn nochmal, Netz-DG, Netzdurchsetzungsgesetz wieder abschaffen wollte oder so. Ist ja auch nicht viel von übergeblieben. Ne? Ja, was damit ja im Endeffekt passiert ist, ist, dass sie jetzt ja behauptet haben, ja, wir wollten ja nur, dass es auf europäischer Ebene gemacht wird, was aus meiner Sicht nicht stimmt. Also hat zumindest niemand damals behauptet. Also, wenn dann... Ja, ist natürlich nicht so gut. Und das jetzt im Nachgang, ja. Und hier habe ich nochmal einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz jetzt am Montag nach den Landtagswahlen. Hinaus. Ich kann nicht mehr hören, wenn dann gesagt wird, wir müssten den Bürgerinnen und Bürgern dies noch besser erklären und wir müssten auch noch besser kommunizieren oder wir müssten dies oder jenes machen. Letztlich läuft das auf eine Form der Bevormundung hinaus. Die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, vor der alle Parteien des demokratischen Zentrums stehen, ist zu handeln. Die Bürgerinnen und Bürger haben am gestrigen Tag eine klare Botschaft gesendet. Und die klare Botschaft ist, es muss sich etwas ändern. Und insbesondere haben die Leute die Schnauze voll davon, dass dieser Staat möglicherweise die Kontrolle verloren hat bei Einwanderung und Asyl nach Deutschland. Die Leute wollen nicht mehr hören, wer in der Vergangenheit daran schuld war. Und dass das die schwere Hypothek von Frau Merkel gewesen ist. Und dass die Länder ja Vollzugsdefizite haben oder was alles rechtlich nicht geht. Die Leute haben damit fertig. Sie wollen eine Lösung sehen. Und wenn die Parteien des demokratischen Zentrums, also CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP, nicht in der Lage sind zu liefern, dann werden die Bürgerinnen und... Na gut, da bin ich ja schon mal nicht dabei. Also die Grünen damit reinzurechnen, das sogenannte demokratische Zentrum, halte ich ja für ein bisschen... so ein sehr linkes Zentrum. Und Bürger sich im wahrsten Sinne des Wortes eine Alternative suchen. Wenn also die Demokratie, wenn also unser politisches System nicht liefert, dann ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich ein anderes System suchen könnten, das ihre offensichtlichen Alltagsprobleme und Erfahrungen beseitigt. Und deshalb brauchen wir eine grundlegende Neuordnung der Einwanderungs- und der Asylpolitik nach Deutschland. Wir haben bereits in unserer Regierungsverantwortung wesentliche Schritte vorgenommen. Es gibt beispielsweise europäischen Außengrenzenschutz. Wir haben das GEAS-System. Wir haben die Rechtsvoraussetzungen für die Abschiebungen erleichtert, die Ermittlung auch von Ausreisepflichtigen. Wir haben das Asylbewerberleistungsgesetz reduziert und maßgeblich mitgeprägt vom Bundesjustizminister hat es innerhalb der Bundesregierung in der vergangenen Woche noch weitere Maßnahmevorschläge gegeben, wie wir in Deutschland Kontrolle und Konsequenz im Bereich der Einwanderung verbessern. Und gleichwohl, Tiefe und Tempo der Veränderungen sind offensichtlich für die Bürgerinnen und Bürger nicht befriedigend. Und deshalb müssen Regierung und Opposition, Bund und Länder jetzt zusammenkommen, um zu beraten, was weiter erforderlich ist, was getan werden kann. Für die Freien Demokraten will ich unterstreichen. Ja, was hat man gemacht? Man hat sich irgendwie getroffen zu einem Gipfel. Und dann hat man dann ergebnislos vertagt bis zum Sankt Nimmerleinstag. Das war ja dann der Gipfel. Ja. Die Woche soll es aber wieder Gespräche geben. Wozu? Streichen, dass es für uns hier keine Denkverbote gibt, um zu Kontrolle und Konsequenz zu kommen. Um Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt in unserem Staat zu erhalten, ist es die Voraussetzung, dass Vielfalt und Toleranz und Weltoffenheit von den Bürgerinnen und Bürgern auch akzeptiert wird. Und dafür brauchen wir eben Kontrolle und Konsequenz in der Umsetzung. Ja, die anderen sehen das so, dass die Bürger kontrolliert und konsequent da beglückt werden sollen. Messerinzidenz.de zeigt für heute schon 14 Tage an, Taten an, Christian. Wie war das mit dem zügig und schnell und wir machen jetzt was? Ja, was mich übrigens auch stört aktuell ist, dass man andauernd immer wieder runterbetet, dieses Ding mit den mit dem Dublin-Verordnung, wo man aber eigentlich diesen Leuten sagen müsste, also so nach dem Motto, ja, die sind aus Deutschland, müssen wir die ja weg, die kommen jetzt irgendwie nach Georgien oder weiß ich nicht wohin. Aber ich meine, die haben ja im Endeffekt auch gar keinen Grund da zu sein, die haben gar keinen Grund in Europa zu sein, das ist ja schon allein das Problem. Was sollen die dann da ihr Asylverfahren durchlaufen, was negativ beschieden wird? Also. Da tut man auch so, als oh ja, hier der Rechtsstaat, das ist so, die kommen jetzt direkt zurück hier in den in das erste Land in Europa, was sie aufgenommen hat, wegen Dublin. Das machen wir jetzt, das machen wir jetzt mehr. Warum? Ja, es sind ja ziemlich viele, die sich aus Asylverfahren bewerben und das wird dann erstmal geprüft so. Aber es wird ja doch zu 99% abgelehnt. Ja, aber die Regelung, worauf ich hinaus will, ist, die Regelungen sind so. Aber die tun ja so nach dem Motto, als wäre das irgendwie die Lösung des Problems. Aber die Lösung des Problems wäre, wenn diese Leute ganz Europa verlassen. Also erstmal wäre es schon mal gut gewesen, wenn die es gar nicht hierher geschafft hätten. Das wäre schon mal gut gewesen. Von sonst woher? Wenn man da schon mal gesagt hätte, nee, da ist kein Krieg. Hier, ja, auf deinem Weg ist nirgendwo Krieg und deswegen brauchst du ja auch nicht weitergehen. Und das wäre schon mal gut gewesen. Ja, und wenn die Leute jetzt bei uns sind, dann müssen die auch eigentlich nicht mehr in ein anderes europäisches Land. Da sagt man Asylding hier negativ verschieden, zack, ab nach Hause. Das wäre eigentlich richtig. Ja, die schicken die dann auch nur, glaube ich, innerhalb Europas zurück, wenn sie nicht wissen, wo die herkommen oder so. Und trotzdem das andere. Nee, die schicken die zurück wegen dieser Dublin-Regel, die ja besagt, dass du da einen Antrag darstellen musst, wo du zuerst deine Personalien irgendwie aufgenommen worden sind, dass du da irgendwie jetzt hier europäischen Boden betreten hast. Und das passiert halt eben in Deutschland natürlich relativ selten, weil nach Deutschland kommst du halt nur rein, im Endeffekt direkt, wenn du mit einem Flugzeug fliegst. Weil irgendwie ein Seeweg oder so aus diesen Ländern gibt es ja zu uns nicht. Und ja, deswegen machen wir uns natürlich einen schlanken Fuß damit auf eine gewisse Art im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Aber eben, diese Leute jetzt wieder zurückzubringen in andere europäische Länder, löst halt das Problem nicht. Und da werden die sich auch für bedanken. Also das macht eigentlich nur Spannung innerhalb von Europa und macht den Weg kürzer für die Leute, um hier direkt wieder sich auf den Weg wieder nach Deutschland zu machen. Also, ich hätte es jetzt aber auch so gehört, dass sie irgendwie vor 10 Tagen oder so jetzt eine europäische Regelung verabschiedet hätten, an der sie 10 Jahre gearbeitet hätten oder so. Das muss natürlich dann immer noch in nationales Recht auch umgesetzt werden oder sowas. Ja, aber das musst du mir nochmal konkreter sagen, was du da genau meinst. Weiß ich jetzt nämlich so jetzt nicht erstmal. Ja, wurde hier behauptet für eine... Ja, es ist ja wichtig, worum es dabei geht. Also die verabschieden eine Nase lang irgendwelche Regeln. Ja, das kann natürlich sein. Ich habe das so verstanden, dass es um Kontingentaufteilung geht. Ne? Und wenn dann am Ende, sagen wir mal, die ihren Antrag stellen in einem Außenbezirk sozusagen und dann, wenn der beschieden wird, positiv verteilt werden, ja, das ist ja, dann kriegen wir halt auch unseren Anteil. Also es ist ja nicht so, dass wir dann leer ausgehen, das meine ich ja nur. Ja. Na gut, hören wir nochmal ein bisschen. Für uns als Freie Demokraten heißt es also, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Es gibt jetzt die Gespräche von Bundesregierung, CDU, CSU, Opposition und den Ländern und die müssen dafür genutzt werden. Wir Freie Demokraten sind bereit zu allen erforderlichen Maßnahmen. Wir beschäftigen uns mit allen sinnvollen Vorschlägen, die den weltoffenen Charakter unseres Landes erhalten und zugleich die Erwartung nach Kontrolle des Zugangs nach Deutschland verbessern. Das umfasst Änderungen des europäischen und des internationalen Rechts. Wir sind bereit dazu, das zu prüfen und zu besprechen. Das umfasst auch die Bereitschaft, notwendige Änderungen des Grundgesetzes in den Blick zu nehmen, soweit diese erforderlich sind, um ein weltoffenes Land wieder auch zu einem kontrollierten Land bei seinem Zugang zu machen. Das ist jetzt keine Aufgabe, die man nur parteipolitisch lösen kann. Auch die CDU-CSU können sich ja über ihre Wahlergebnisse in Wahrheit nicht freuen. Wenn es diese Unzufriedenheit im Land gibt, auch diese Volatilität des Wählerverhaltens, dann ist es doch augenfällig, dass auch die Unionsparteien trotz ihres respektablen Abschneidens jetzt von dieser Unzufriedenheit nicht haben profitieren können. Es ist deshalb jetzt nicht der Zeitpunkt für Union, SPD, Grüne und FDP, gemeinsam über ihre jeweiligen Limits zu beraten und die gemeinsamen parteipolitischen Restriktionen zu verwalten, sondern jetzt ist die Aufgabe, zusammenzuwirken, damit nicht diejenigen, die in Wahrheit ein anderes System wollen, am Ende erfolgreich sind. Sondern wir müssen jetzt zeigen, dass wir gemeinsame Handlungsfähigkeit haben, um eines der drängendsten, für die Bürgerinnen und Bürger drängendsten Probleme tatsächlich zu lösen und dafür zu sorgen, dass wir den wesentlichen Grund für viele außerhalb des demokratischen Zentrums zu wählen, diesen Grund entbehrlich machen. Das ist die Aufgabe, vor der wir von jetzt und vor der wir in der nächsten Zeit stehen. Jetzt ist keine Zeit mehr für Entschuldigung oder Beschwichtigung oder Bevormundung. Die FDP kann ja froh sein, wenn sie noch eine Chance dazu bekommt, ne? Das mal zu versuchen. So. Ja, das war ja. Und vor allen Dingen, ich meine, die können sich ja gute Dinge überlegen, wie jetzt zum Beispiel dieses Maßnahmenpapier mit über 40 Maßnahmen auf, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten. Okay. Ja, wenigstens nicht 23, faul. Oder sogar über 50. Parallelgesellschaften verhindern, Integration aktiv fördern, Einbürgerung, ja, das ist nicht so wichtig, neues Staatsangehörigkeitsrecht, ja. Integration durch Chancen, Integration durch Selbstorganisation für neue islamistische Strukturen, islamische Strukturen in Deutschland. Ja, das ist natürlich wieder so ein bisschen Religionsunterricht, da dürfen die keinen Einfluss haben. Ja, den werden sie aber haben. Hier, ne, steht es, Religionsunterricht muss frei von Einflüssen islamistischer oder aus dem Ausland gesteuerter Organisationen angeboten werden. Wird nicht gehen, kann ich euch direkt sagen. Na, das ist ja immer wieder so der eine Talking Point, der damit immer mit dabei ist. Aber an sich ist es hier nicht verkehrt. Es sind jede Menge Sachen. Und sie haben es wenigstens, also die Suche hat hier nicht funktioniert. Ich habe zuerst nach Islam und Muslim gesucht und nichts gefunden und mir schon gedacht, okay, das kann ja heiter werden. Dann habe ich es mir aber nochmal durchgelesen und also, wie gesagt, man sieht das hier schon, dass es da gerade bei den islamischen Zuwanderern jede Menge Defizite gibt, was die Integration angeht und dass die da teilweise von ihren Communities halt auch aktiv daran gehindert werden, im Endeffekt hier irgendwie anzukommen in dieser Gesellschaft. Ja, eben, das hat auch mit der Menge zu tun, der Leute, die hier sind. Wenn das nicht so viele sind, dann... Ja, und der Einstellung, ne? dass sie das ja denen explizit sagen, dass sie sich hier nicht integrieren sollen. Ja. Gibt's ja auch, ja. Ja. Fluchtursachen verhindern. Ja, ist schon noch ein bisschen Fantasie drin, oder muss man sagen. Nee, was heißt Fantasie? Also ich meine, es sind viele Sachen dabei, die in der Theorie auf jeden Fall gut sind. Frage ist nur halt, ob es sich praktisch überhaupt umsetzen lässt. Ja, das meinte ich halt so. Ein bisschen fantastisch sozusagen. Utopisch. Na, fantastisch wäre für mich noch eine Ecke. Ja, utopisch. Ecke unterweltlicher. Also das, was sie fantastisch wäre, wenn man sagt, ja, ist alles, wenn sie zaubern alles super. Können. Ja, stimmt, mehr Vielfalt, automatisch alles gut. Englisch als Verwaltungssprache, sowas jetzt zum Beispiel, brauchen wir glaube ich nicht. Das wüsste ich jetzt auch nicht, wie das in Arabern entgegenkommen soll, aber okay. Nee, man will ja auch nicht, also das ganze Ding ist natürlich auch wieder, hier ist wieder jede Menge dabei, wo man natürlich meint, man will Zuwanderung haben von Leuten, die, die wir ja hier auch haben wollen, brauchen, was ja auch alles richtig ist, aber ja, die werden aber auch nicht kommen, gerade so wie die Zustände hier gerade sind in diesem Land. Und diejenigen, die schon da sind, also ich weiß es auch noch, ein Kollege von mir aus Spanien, der stand irgendwann eines Tages mal vor mir und meinte dann so, ja, habe ich jetzt gehört, hier, Bundespräsident hat gesagt, man soll kaufen für Hamstern und so. Das habe ich noch erinnert. Und okay, gesagt, ja. Man soll irgendwie Hamsterkäufe machen, das war vor Corona. Oh, und irgendwie sich einen Vorrat anlegen oder so. Ja, und ein halbes Jahr später oder so ist er nach Spanien zurückgezogen, war ihm dann hier doch alles ein bisschen zu bunt in Deutschland. Mit Hamsterkäufen. gemeinsame Ausreisezentren an großen deutschen Flughäfen. Und die Leute erst gar nicht irgendwo hin verschieben in die Kommunen, finde ich eigentlich auch gut. Direkt aus dem Erstaufnahmezentrum Bescheid und zack, ab nach Hause. Ja, die Bescheide dauern vielleicht auch ein bisschen zu lange, das weiß ich aber nicht genau. Ja, und es gibt Einsprüche und lauter so ein Zeug. Ja. Genau, ja. Ja, ich meine, sie haben ja schon Sachen, er hat ja auch eben gemeint, die hätten ja schon Dinge verändert. Die haben ja auch Dinge verändert, die nicht ganz verkehrt sind, wie so Sachen wie, was es ja vorher irgendwie gab, dass du nicht, wenn du jetzt in so eine Unterkunft reingehst und die Person, die du abschieben willst, geht irgendwie aus ihrem eigenen Zimmer raus in das Zimmer von dem daneben, dann war das nicht möglich, den da rauszuholen. Also das war wirklich die Regelung, so nach dem Motto, ja, ist ja jetzt dem sein Zimmer und da können wir ja nicht einfach so reingehen. Ja, und deswegen können wir den jetzt nicht mitnehmen. Also das war zum Beispiel was sie geändert hatten, dass das jetzt geht. Aber da fragt sich natürlich auch jeder normale Mensch, wie das geht nicht. Ich meine, das ist doch diese Person, die ist in dieser Unterkunft und ihr wisst, dass sie hier nicht bleiben darf und dass ihr die mitnehmen müsst. Und es kann nicht sein, dass er wieder abrückt, nur weil ihr irgendwie in ein anderes Zimmer reingeht. Also das kann doch kein Mensch kann das so nachvollziehen. Ja, genau, weil es ja dieselbe Adresse auch ist. Ne? Was soll denn das? Ja. Man holt den aus dem Haus ab und nicht aus dem Zimmer normalerweise, hätte ich das so gesagt, aber okay. Keine Ahnung, vielleicht brauchen sie ja dann doch einen Durchsuchungsbeschluss, das heißt, dass sie den dann jetzt demnächst einfach immer mitnehmen. Naja, scheinbar nicht, weil das, was sie geändert haben, scheint es ja dann zu gehen. Und ich denke mal, wenn jetzt irgendwie, also wenn jetzt zum Beispiel so jemand wegen in der Bewährungsstrafe umgewandelt kriegt, eine Haftstrafe, nur mal so als Fall, den ich mir jetzt komplett ausdenke, also ohne Bezug zur Wirklichkeit und keine Meldeadresse hat, denke ich mir jetzt mal so aus, dann werde ich den ja im Regelfall auch irgendwo aufgreifen, wo nicht sein Zuhause in Anführungsstrichen ist. Also, und dann würde ich ja auch nicht einfach wieder abrücken, weil ich dann da nicht hin darf oder so. Ja, Migrationsrückführungsabkommen, ne? Da muss ich mal sagen, was ist eigentlich mit Herrn Stamm, dem ehemaligen Vizeministerpräsidenten von NRW, von der FDP? Der ist doch angeblich den haben sie doch beauftragt damit, diese Rückführungsabkommen abzuschließen. Scheint ja nicht so gut zu laufen. Habe ich zumindest seit Jahren nichts mehr von gehört. Bestimmt seit 2 Jahren nicht mehr. Ja, mit wem? Auch mit der Taliban? Nee, mit irgendwelchen. So wie die Engländer das ja auch machen wollten. Die wollten sich ja irgendwie so ein Land daneben und die dann da erstmal alle hinbringen. Okay. Soweit ich das verstanden habe. Also sicherlich auch mit den Taliban oder so. Also. Ja, und dann kommt ja dann der Vorwurf von der anderen Seite, so nach dem Motto, überhaupt mit denen zu verhandeln, wäre ja schon, ne? Ja, schon nicht statthaft so ungefähr. Ja, aber die Ukrainer sollen arbeiten und also generell geht es ja auch darum, dass man, also aktuell ist das wohl so, dass diese, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, die subsidiär hier Schutz gewährt kriegten, die kriegen Sozialleistungen. Also wie Deutsche. Und das ist so eine extra Regelung. Also eigentlich die Leute, von denen von vornherein klar ist, dass sie nicht bleiben, die kriegen die vollen Sozialleistungen. So wie als wären das jetzt Deutsche, die irgendwie 39 Jahre von 40 irgendwie gearbeitet haben und dann irgendwie arbeitslos sind oder so. Auf dem Level. Und das wollen sie jetzt ja auch ändern. Das ist natürlich eine super sinnvolle Sache. Aber mit den Grünen, dieser demokratischen Mitte, das glaube ich eher nicht so funktionieren. Wir haben ja gerade gesehen von der Frau Dröge, was deren Problemanalyse ist. Und das ist ja nicht, die Leute haben die Schnauze voll und die Leute wollen jetzt hier Resultate sehen, sondern das ist, die Leute haben die Schnauze voll und das ist nur der Putin, der aus denen spricht und deswegen müssen wir jetzt handeln, was auch immer das bedeutet. Nicht, dass das falsch ist wie Hölle, das ist auch noch kackendreist, sich mit so einer Analyse da einzustellen, finde ich. Oder ich finde es jedenfalls mutig, hätte ich nicht gemacht, weil das so völlig aus der Welt ist. Ne? Aber ja, so sind sie. Oh, das Sicherheitspaket. Ja. Schön. Apropos völlig aus der Welt. Ja. Kommen wir zu unserem neuen Sicherheitspaket. Herr Minister Buschmann. Herzlichen Dank. Wir haben in Solingen einen entsetzlichen Terroranschlag erlebt und wie man damit umgeht, das kann man in zwei Phasen unterteilen. Und zunächst einmal war es entscheidend, dass wir den Angehörigen der Opfer beistehen, dass wir alles dafür tun, dass die Verletzten eine optimale Versorgung bekommen, dass wir den vermeintlichen Täter so schnell wie möglich dingfest machen, alleine schon um die Gefahr, die von ihm ausgeht, zu beseitigen und ihn auch einer gerechten Strafe zuzuführen. Aber ja, auch bekannt als das Mindeste, was eure Aufgabe ist. Ja, und überhaupt, wie will Anderson als Politiker denn bewerkstelligen oder sicherstellen? Sicherstellen vielleicht, muss er sich auch schon bemühen. Also hat er da eigentlich ganz viel zu tun mit der Pflege und so weiter. Naja. Natürlich muss eine Bundesregierung daraufhin auch sich diesen Fall genau anschauen, um sich die Frage zu stellen, gibt es zusätzliche Instrumente, zu denen wir greifen müssen, um die Sicherheitslage für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Und dem haben wir uns gestellt. Wir haben das nicht gemacht, indem wir, ich möchte mal etwas flapsig sagen, alle unsere Festplatten geleert haben und das vorgetragen haben, was wir uns sowieso gegenseitig im politischen Raum vortragen, sondern wir haben den Fall Solingen analysiert. Deshalb waren wir ja auch im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, haben uns die Faktenlage schildern lassen und haben dann erstmal miteinander, nicht übereinander, sondern miteinander diskutiert, was sachangemessene Konsequenzen sind, um die Sicherheit. Ja, das ist auch schon wieder glatt gelogen, weil was man da jetzt hinterher rausgekriegt hat, ist dieses ganze Waffenrecht. Also keine Messer mehr hier, keine Messer mehr da, außer 30.000 Ausnahmen für alle Leute, weil wir wollen es natürlich ein Recht machen, aber bla bla bla, und das soll jetzt irgendwas bringen. Und das haben wir uns im Terrorlagezentrum irgendwie erklären lassen, oder wie, dass die Konsequenzen daraus ziehen. Dass auf dem Volksfest keiner Taschenmesser dabei haben soll, oder wie? Ja, klingt nach Aktionismus, ne? Ohne sinnvolles Ziel oder so. Haben wir nicht unsere Festplatte geleert? Ja, doch. Das ganze Messerverbotszonen sind doch jetzt schon ständig unser Allheilmittel. Also. Sicherheitslage in diesem Land entscheidend zu verbessern. Das war unsere Pflicht und das ist die Motivation für unsere Gespräche gewesen. Und wenn man das analysiert, was dort vorgefallen ist, dann muss man drei Punkte festhalten. Der erste Punkt ist, der Attentäter von Solingen hat eine Menschenansammlung, in diesem Fall ein Volksfest, aufgesucht, einfach weil dort sehr viele Menschen auf dichtem Raum zusammen waren, einfach um dort so viele Menschen wie möglich zu töten. Der Attentäter von Solingen wollte bewusst in eine Menschenansammlung, weil er dort den größtmöglichen Schaden anrichten konnte. Ja, boah, und natürlich ist es so, dass ein Mensch, der entschlossen ist, andere Menschen in beliebiger Anzahl zu töten, der deshalb auch bereit ist, in Kauf zu nehmen, von der Polizei erschossen zu werden, durch ein Verbot nicht abgehalten wird. Aber trotzdem muss man doch die Frage stellen, welche Befugnisse geben wir den Sicherheitsbehörden in die Hand, um ein solches Verhalten frühzeitig zu erkennen und dann auch zu unterbinden. Und daraus folgte für uns der Grundsatz, dass bei großen Menschenansammlungen, dort, wo sehr viele Menschen dicht zusammen sind, eben solche gefährlichen Gegenstände wie Messer im Grundsatz nichts verloren haben. Ist das nicht dumm? Ist das nicht total bescheuert, was ich hier gerade gehört habe? Wenn er jetzt eine andere Methode dann anwendet, dann... Ist das nicht eine Beleidigung eigentlich für jeden, der fix das 3 zählen kann? Also was soll denn das? Ja, und der ist bereit, möglichst viele Leute zu töten, ist bereit, seinen eigenen Tod in Kauf zu nehmen, und die Konsequenz, die wir rausziehen, ist, wir geben den Leuten die Instrumentarien in die Hand zu sagen, Messer auf dem Volksfest ist falsch. Ja, wer das Ziel hat, möglichst viele Leute zu töten, der nimmt doch kein Messer. Das ist doch schon fragwürdig von der Analyse her. Nein, das ist nicht fragwürdig von der Analyse her. Du kannst doch dahin rennen und auf die Leute einstechen. Wie blöd. Ja, sicher, aber wenn du wirklich viele Leute umbringen willst, dann musst du eine andere Methode wählen. Ist doch verfügbar. Ja, das könntest du machen. Könntest du mit LKW reinfahren oder so zum Beispiel, ne? Ja, das wäre auch eine Variante, aber es ist halt auch die Frage, wie viele Leute da erwischt. Also ich würde schon glauben, dass man mit so einem Messer wahrscheinlich mehr Leute erwischen könnte, sogar als mit einem LKW. Weil, naja, also in Nizza haben die 80 Leute platt gefahren. Ja, okay, es kommt halt darauf hin, wo du damit reinfährst natürlich und so. Aber mit dem Messer, bevor die Leute dann merken, was los ist, kannst du bestimmt einige Leute da mit in den Hals stechen. Ja, das kann gut sein. Ja, also das ist auf jeden Fall schon so, dass er da wirklich viele Leute irgendwie umbringen wollte. Ja, aber das Messerverbot ist natürlich eine Erfrohung, das ist ein Witz, das ist klar, das stimmt schon, da hast du ja recht. Ja, ich hätte jetzt erwartet irgendwie, wir geben den Leuten jetzt das richtige Instrumentarium an die Hand, so, wir verbieten jetzt den Islam im öffentlichen Raum, oder weiß nicht was, Islamverbotszone. Also das würde wortwörtlich mehr Sinn machen. Also. Jo. Im Prinzip, ja. Und auch, dass man jetzt halt eben, wenn man das schon feststellt, dass da Leute dabei sind, die, ja, denen im Endeffekt alles egal ist, die einfach hier Leute umbringen wollen. Das ist ihnen wichtig. Sie wollen Leute umbringen. Sie haben kein Ziel, was sie da irgendwie erreichen wollen. Also, sie haben schon ein Ziel, was sie erreichen wollen, aber halt eben durch Terror irgendwelche Änderungen halt, aber sie wollen jetzt keinen, sie wollen jetzt keine Bank überfallen oder so. Sie haben jetzt kein persönliches Ziel. Und ja, sie nehmen sogar ihren eigenen Tod dafür in Kauf. Also, und das, was man daraus halt eben lernen müsste, ist, wir müssen diese Leute loswerden. Und wir müssen ganz großflächig darauf gucken, dass solche Leute hier auch nicht Fuß fassen, hier nicht herkommen und fertig. Das wäre das Ziel. Zumindest in groß, also eine große Zahl davon müssen wir wieder loswerden. Dass man das komplett unterbindet, ist nicht zu erwarten unbedingt. Aber ja, viele davon. Ich wäre schon besser, wenn wir loswerden würden. Ja. Dass natürlich dabei gilt, Jäger, Sportschützen, Schausteller, also alle Menschen, die berufliche oder berechtigte Interessen haben, natürlich, dass für die Ausnahmen gelten, ist klar. Aber das ist der Grundsatz dahinter. Wir müssen schauen, wie sorgen wir dafür, wie geben wir den Behörden Befugnisse, um an solchen Orten, die eben eine besondere Gefährdung aufweisen, weil dort sehr viele Menschen sehr dicht zusammen sind, dort dann auch Kontrollen stattfinden können und es dort auch Rechtsgrundlagen gibt, dann gegen Menschen, die gegen diese Verbote verstoßen, dann auch vorzugehen. Aber Racial Profiling, wenn ihr da jetzt vor allem die Leute untersucht, die bisher für solche Messerangriffe verantwortlich waren, ist das Racial Profiling und ihr seid ganz schlimm Adolf Nazi. Deswegen müssen alle die Prüfung über sich ergehen lassen. Deswegen müssen alle untersucht und durchsucht werden. Das ist doch klar. In jede Tasche muss reingeguckt werden. Warum werden nicht nur die Weißen durchsucht? Die haben doch auch die Privilegien und haben uns versklavt früher. Ja, das kommt vielleicht noch. Ansammlung für mehr Sicherheit zu sorgen. In diesem Zusammenhang ist es auch entscheidend, dass die Beamtinnen und Beamten dann auch Wirkmittel haben, um sich im Konfliktfall gegen solche Täter durchzusetzen. Das klingt banal, aber sie dürfen natürlich als Polizistinnen und Polizisten in großen Menschenansammlungen nicht einfach von der Schusswaffe Gebrauch machen. Das ist zu Recht dort streng reguliert, weil man dort sehr schnell auch Unschuldige verletzen kann. Deshalb haben wir uns auch gemeinsam entschlossen, dort, wo wir es können als Bund, den Vollzugskräften dann, also in diesem Fall der Bundespolizei, auch sogenannte Taser zur Verfügung zu stellen, um dann bei Kontrollen an Bahnhöfen etwa im Konfliktfalle sich auch effektiv durchsetzen zu können gegen solche Gefährder. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Nancy Faeser hat es gesagt, der Täter war islamistisch motiviert. Der gewaltbereite Islamismus ist eine der größten Gefahren für unsere offene Gesellschaft, für unsere freiheitliche Lebensweise und deshalb müssen wir ihn entschieden bekämpfen. Und deshalb haben wir uns auch auf zusätzliche Ermittlungsbefugnisse verständigt, um diese Netzwerke aufzudecken, auch ihre Finanzierung aufzudecken und gegen sie noch gezielter und effektiver vorgehen zu können. Das gebietet, glaube ich, der Schutz der offenen Gesellschaft. Und der ja, die brauchen nicht viel Geld, Marco. Das ist nämlich auch schon wieder so dieses europäische Denken. Geld, es geht doch bestimmt ums Geld oder so. Das ist gerade selber gesagt. Das ist ein Typ, der hat sich einfach ein Messer genommen und auf Leute eingestochen. Der braucht keine paar Millionen dafür. Und nicht als Belohnung hinterher. Geld. Und der liberalen Demokratie. Drittens, und das ist meiner Meinung nach wirklich der wichtigste Punkt, und darüber haben wir natürlich auch besonders intensiv gesprochen, was offen gestanden nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch uns, die wir hier sitzen, und auch nicht nur als Politiker, sondern wirklich auch als Menschen, glaube ich, zutiefst erschüttert hat, war festzustellen, dass wir es bei dem Täter von Solingen um einen ursprünglich vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer handelt, wo alle rechtlichen Voraussetzungen für die Abschiebung gegeben waren und die Abschiebung selber sogar schon vorbereitet war und einzig und allein daran gescheitert ist, dass, wie es im Amtsdeutsch so heißt, die nordrhein-westfälischen Behörden ihn nicht vorgefunden haben und dann nichts weiter passiert ist. Das führte dazu, dass durch Fristablauf Deutschland für diesen Dublin-Flüchtling, das ist der Terminus technicus, zuständig wurde, dass wir uns dann hinterher um ihn kümmern mussten, ihn versorgen mussten, ihn einquartieren mussten und dann die Tat von Solingen letztendlich erleben mussten. Das ist Spekulation. Ja, aber wenn ihr den losgeworden wärt in ein anderes europäisches Land, dann wäre das halt auch nicht gut gewesen. Also, ja, dann wäre er wahrscheinlich drei Monate später wieder zurück gewesen in Deutschland und hätte wahrscheinlich das Gleiche gemacht. Ja, oder hätte er einfach so eine Tat im Ausland gemacht, das ist jetzt auch nicht möglich. Oder das, ja. Ob das die Tat hätte verhindern können, daran will ich mich nicht beteiligen, aber ich glaube, man muss ganz klar sagen, dass es das ist, glaube ich, was viele Menschen hier sehr bewegt, uns auch. Und deshalb waren wir uns einig, dass der gesamte Prozess der Migrationspolitik, insbesondere auch der Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern, durchleuchtet werden muss, effektiviert werden muss, effektiver gestaltet werden muss, dass wir auch schneller abschieben können, dass wir erfolgreicher abschieben können und dass die Zahl bla, der bla, 10.000... Bla, bla, bla, ihr redet immer nur, ihr sagt, ich will sagen und ich würde sagen, bla, bla, bla. Es kommt doch eh nichts dabei raus. Die Grünen hintertreiben's. Spätestens in den Ländern und nichts davon wird umgesetzt, wie immer. Ja, die ersten beiden Punkte waren schon etwas konkreter, ne? Das ist so ein bisschen schwammig vorgetragen hier. Denn Abschiebungen, die rechtlich möglich sind, die aber jedes Jahr scheitern, weil es sich um genau solche Dublin-Fälle handelt, in denen rechtlich die Abschiebung möglich ist, sie auch durchführbar ist, weil ein anderer EU-Staat seine Bereitschaft zur Übernahme erklärt hat, aber sie einfach deshalb nicht stattfindet. Was denn Bereitschaft? Die sind verpflichtet, Buschmann. Bereitschaft. Hier wird überall nur, nee, wir möchten niemandem auf die Füße treten, schon gar nicht den Armen. Migranten überhaupt nicht, wieso? Ja, aber bei uns sterben halt Menschen. Weil man mitteilt, man hat die Leute nicht aufgetroffen, dass das aufhört. Das muss aufhören. Und darauf haben wir uns verständigt. In was für einer Welt spricht ein Justizminister sowas aus? Das muss jetzt aufhören, also dass die Gesetze nicht geachtet werden, dass sie jeder macht. Was, das muss jetzt aber mal auch, also bitte jetzt aber, ne? Das gilt, wenn ich das richtig sehe, ab sofort. Was ist das für ein scheiß Armutszeugnis? Eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um im Bereich der Migrationspolitik gewissermaßen einen Realismus-Einzug zu erhalten, der dafür sorgt, dass wir nicht nur bestehende Gesetze umsetzen, sondern dass wir auch erweiterte Möglichkeiten haben, das schneller und effektiver zu tun. Dazu möchte ich einmal sagen, wer in Deutschland Menschen mit einem Messer angreift oder bedroht, muss rasch abgeschoben werden. Und deshalb werden wir eben entsprechende Regeln für ein besonderes Ausweisungsinteresse schaffen. Und das wird auch für Jugendliche gelten. Wir werden auch im Bereich des Jugendstrafrechts ein solches besonderes Ausweisungsinteresse oder anknüpfend an das Jugendstrafrecht ein solches besonderes Ausweisungsinteresse etablieren? Ja, das werden wir etablieren und die zuständigen Richter, die das dann irgendwie feststellen müssen, dass es gegeben ist, nehme ich jetzt mal an, die werden im Einzelfall entscheiden, dass es doch total ungerecht ist oder nicht? Oder wie? Schon möglich, glaube ich auch. Dass das passieren kann zumindest. Kriminelle und Gefährder wollen wir künftig auch nach Afghanistan und Syrien abschieben. Die Ministerin hat es gesagt, wir bereiten dafür die entsprechenden Voraussetzungen vor. Wer Menschen angreift wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihres jüdischen Glaubens oder aus sonstigen menschenverachtenden Beweggründen, sprich wer islamistisch, dschihadistisch oder sonst wie extremistisch motiviert ist, kann in Deutschland kein Asyl bekommen oder als Flüchtling anerkannt werden. Und deshalb werden wir die Ausschlussgründe für die Asylberechtigung und die Flüchtlingseigenschaft ausweiten. Also Ausschlussgründe ausweiten heißt, wir werden das strenger handhaben. Wir werden aus. Ich halte jetzt aber nicht die Luft an, Herr Buschmann. Außerdem eine Dublin-Taskforce einrichten, die den gesamten Prozess dieser Dublin-Fälle von vorne bis hinten durchleuchtet. Wir werden auf jeder einzelnen Stufe die Frage stellen, was kann man tun, um das zu verbessern. Das betrifft die Frage, ob es ausreichende Abschiebehaftplätze gibt. Das betrifft die Frage, ob wir möglicherweise im Gesetz nachschärfen müssen, damit die Behörden eben... Ich habe eine Idee, um das zu verbessern. Wir führen diese Verfahren direkt in Deutschland durch, lassen das mit diesem Abschieben in andere europäische Länder und bescheiden die Leute auf negativ, kein Asyl in Europa und schicken sie zurück. Wie wär's damit? Nicht einfach mitteilen, sie haben die entsprechende Person nicht angetroffen und dann nichts mehr passiert. All das werden wir tun und das ist auch zwingend erforderlich. Wir werden dafür sorgen, dass wenn jemand ohne absolut zwingende Gründe in sein Heimatland zurückkehrt, damit zum Ausdruck bringt, dass er seinen Schutzstatus hier verloren hat. Denn wenn jemand zu uns kommt, weil er sagt, in seiner Heimat ist es zu gefährlich, gleichzeitig dann aber beispielsweise einen reinen Urlaub nimmt, also ausgenommen sind Fälle, wo es eine sittliche Pflicht gibt, Beerdigungen oder solche Dinge, klar. Aber wer einfach, ich sag mal, eine Urlaub... Warum ist das eigentlich klar? Würde ich mich da auch schon mal fragen. Ich meine, diese Leute werden doch verfolgt in ihren Heimatländern. Dachte ich. Ich weiß auch wirklich nicht, ob wir uns das noch weiter anhören müssen. Kommt da eh nur das gleiche Bürokratengesabbel raus in einer Tour. Ja, ich glaube, er sagt gleich noch was Interessantes zu den Ukrainern, was ich noch nicht wusste. Urlaubsreise in sein Heimatland unternimmt, über das er uns vorher mitgeteilt hat, dass er dort sich nicht sicher aufhalten kann, verhält sich widersprüchlich und muss seinen Schutzstatus verlieren. Und wir werden schließlich im Fall der Dublin-Fälle dafür sorgen, dass, wenn klar ist, dass ein anderer Staat für diese Menschen zuständig ist, ein anderer Staat seine Bereitschaft auch erklärt hat, für diese Menschen zuständig zu sein, einen solchen Fall hatten wir eben in Solingen, dass wir dort eben Transferleistungen künftig ausschließen, um dafür zu sorgen, dass die entsprechende Person sich dann auch mit den Behörden in Verbindung setzt oder möglicherweise auch schon aus wirtschaftlichen Gründen freiwillig die Reise in den zuständigen Staat aufnimmt. Ich denke, dass das ein sehr effektives, ein sehr substanzielles und auch in der Sache sehr nützliches Paket ist, um die Sicherheitslage in Deutschland zu verbessern, um insbesondere im Bereich der Migrationspolitik eine, sag mal, noch... Okay, dann war es wahrscheinlich um eine Rückfrage irgendwann später. Dann erzähle ich das nochmal. Also es ging ja darum, dass sie ja eine Regelung, Ausnahmeregelung geschaffen haben, dass die Ukrainer auch aus anderen Gründen in die Ukraine zurück dürfen und dann wieder zurück und ohne, dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Und das haben sie so erklärt, dass das wohl viele Frauen sind, die halt ihre Männer da besuchen gehen. Die ja sonst an der Front irgendwie sind oder so. Und das fand man dann irgendwie dann doch wieder nachvollziehbar. Und deswegen hat man da jetzt eine Ausnahme geschaffen, weil die Männer können ja nicht aus der Ukraine raus und deswegen dürfen die da besucht werden quasi. Und dann darf man hier wieder zurück nach Deutschland und sich ja weiter unterstützen lassen. Ja, so viel dazu. Und dann gab es noch ihn hier. In den Huch stirbt okay. Die FDP. Hm. Hat sich hier so ein Video angeguckt von dem Kanal, die da oben, die natürlich keine FDP-Fans so richtig sind. Die haben auch ein paar komische Vorwürfe gemacht, wie dass ja so Dinge wie Kindergrundsicherung und sowas blockiert werden von der FDP, was nun wirklich keiner denen vorwirft, außer irgendwelche Leute, die eh nicht wählen würden. Das hat der Herr Huch auch so ziemlich erkannt. Aber ansonsten stimme ich hier nicht so richtig überein mit vielen Dingen, die er gesagt hat. Also er meinte, das Beste wäre irgendwie, wenn die nächsten, also er möchte, dass dass nach Christian Lindner Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Christian Dürr eine Doppelspitze für die FDP Vorsitz machen. Christian Dürr, zur Erinnerung, das war derjenige, der irgendwie mal gemeint hat, wir brauchen 300.000 Migranten jedes Jahr irgendwie in Deutschland. Und genau, und Marie-Agnes kennen wir ja alle. Und Lennart Heuteberg hat ihn irgendwer im Chat gefragt, da hat er dann gemeint, er hätte nicht genug Rückhalt. Ja, weiß ich nicht. Also im Endeffekt hat sie ja den gleichen Job gehabt, den Lindner auch gehabt hat. Bevor er Vorsitzender geworden ist, war er ja auch mal Generalsekretär und wurde abgesetzt. Und jetzt war also, sie Generalsekretär und wurde abgesetzt. Vielleicht. Ja, ich denke, eine Partei, in der eine Linda Teuteberg nicht genug Rückhalt hat, kann weg. Die brauchen wir nicht. Das ist noch eine SPD, noch eine Partei, sehen, noch eine BSW. Genau, würde ich auch so sehen. Ja, und ja, er meint halt, man würde zu viel Klientelpolitik machen, wo ich mir denke, ja, und du bist aber hier in dieser Vereinigung liberale Vielfalt drin, ne? Herr Hoch. Die aus meiner Sicht nichts als irgendwie Klientelpolitik macht, und zwar für eine Klientel, wo man halt nichts gewinnen kann. Ich meine, du sagst selber so, ja, aber die ganzen selbstständigen Migranten oder mit Migrationshintergrund Leute, ja, die gibt's natürlich, und die sind auch ja historisch gar nicht mal so abgeneigt von der FDP gewesen. Also ich habe da zumindest schon so einige kennengelernt, und ja, aber das sind halt auch eben nicht diese Opferleute, die den ganzen Tag nur damit beschäftigt sind, irgendwelche NGOs zu gründen und sich mit ihrem Opferdasein zu beschäftigen. Und ob da so eine liberale Vielfalt oder irgendwie dieses Migrantenthema so zu bespielen, dann wirklich diese Leute anspricht, wage ich mal zu bezweifeln. Und ich glaube, da versucht man dann so ein Phantompublikum da wieder zu ködern, was halt eben sowieso da nicht sich in dieses Milieu reinbegeben würde. So nach dem Motto, ja, das, wir müssen ja nur alles ändern. Dann kriegen wir ein ganz neues Publikum, und dann sind auch die Ergebnisse wieder hoch. Und da hat er noch irgendwie über einen Kemmerich hergezogen, aber auch nur so ganz komisch mit irgendwie von wegen, ja, da im Osten irgendwelche AfDler oder so, die er da irgendwie abgeholt hätte oder so. Ja, sorry, guck dir die Wahlergebnisse an, Tobias Huch. Also spätestens jetzt muss man da halt irgendwelche AfD-Wähler abholen, wenn man da mal wieder irgendwas gewinnen will. Also, wen sonst? Also, und ich weiß noch aus der Wahl in Niedersachsen, wo ja auch die FDP geblutet hat an die AfD, da gab es auch größtenteils irgendwelche Selbstständigen und so, wo du ja irgendwie meinst, für die machen wir Klientelpolitik oder so. Oder Wirtschaft, wir kennen uns nur mit Wirtschaft aus. Ja, das haben wir jetzt gemerkt, was eure tolle sozialliberale Strömung mit Grünen und SPD irgendwie bewirkt. Und es hat jetzt keine neuen Dinge erschlossen für die FDP. Was es stattdessen gemacht hat, ist, die Leute zu vergraulen, die halt eben ja eine andere Ansicht da haben bei diesen sozialpolitischen Dingen. Das ist halt nicht der Weisheit letzter Schluss ist, irgendwie die Regenbogenfahne zu hissen oder irgendwie so zu tun, als wäre alles dasselbe, LGBT plus Gedöns. Also ja. War nicht so das Video. Es war nicht alles verkehrt, was er gesagt hat, aber ich habe an einigen auf jeden Fall ganz schön was auszusetzen. Und dann haben wir hier noch Ricarda zu den Problemen. Die Schullehrerin hat ein konkretes Problem, und Sie antworten mit Föderalismusparagraphen, sind jetzt bei Aufstieg. Das Problem dieser Grundschullehrerin war, 10 von meinen 16 Kindern können kein Deutsch oder ich kriege sie nicht ins Deutsch. Als Carsten Lindemann, der CDU-Generalsekretär, damals war es so nicht, vor zwei Jahren im Sommer einen Vorschlag gemacht hat, wir müssen jetzt mal Sprachpflicht oder Deutschpflicht in der Grundschule, wir brauchen Sprachstandserhebung, wurde der öffentlich zerhäckselt. Und ich kann Ihnen die grünen Politiker nennen, die als allererstes auf dem Markt waren, in den Medien waren und gesagt haben, ein unmöglicher Vorschlag über die Sprachfähigkeit der Grundschüler überhaupt zu reden aus zugewanderten Familien. Das Problem ist immer, sobald man mit einem konkreten Probleme kommt, kommen die Grünen auf die Metaebene, sprechen über Emotionen, sprechen über Duktus. Und das ist, nein, aber ich glaube wirklich, das beste Anti-AfD-Programm wäre eine widerspruchsfreie, realistische, ideologiefreie Politik der Ampel. Dann wären die von 20 bei 10. Dann hast du immer noch einen rechtsradikalen Rest, der ganz schlimm ist, über den wir reden müssen. Aber 10-15% dieser jetzigen Anhängerschaft, auch Wagenknecht-Partei, Werteunion, Freie Wähler, AfD, ist Unmut über eine widersprüchliche, ideologiehart Politik dieser Ampel. Immer dann, wenn es konkret wird, kommt ihr auf die Metaebene. Und das speist die AfD-Wähler. Das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund. Dann hätten wir sonst nur noch mit einem rechten, harten Kern zu tun. Und dann kann man auch über andere Maßnahmen reden. Aber Bröcker, die Frage. Ja, Gedanken dazu? Ja, sehe ich ganz genauso. Also das wird alles hintertrieben mit allen Mitteln, was in die Richtung geht, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und dann ignoriert eine Frau Lang auch am Tag nach den Wahlen die Migrationspolitik und sagt, darum geht's gar nicht. Sorry, ich habe gerade noch ein Fenster zugemacht. Kamala Harris, ja, ich fand erstmal, also das ist ja, glaube ich, ein Bezahlartikel hier, den man gar nicht ganz lesen kann. Ich dachte mir, der Titel reicht eigentlich schon, um mal kurz anzudeuten, dass hier ganz andere Maßstäbe angelegt werden als an den Trump zum Beispiel. Ne? Geht die Welt es etwas an, mit wem Kamala Harris eine Beziehung hatte? Geht es die Welt etwas an, mit wem Trump eine Beziehung hatte? Irgendwelche Sternchen oder sowas? Normalerweise würde ich sagen, eher nicht. In dem Fall ist es aber ein bisschen anders. Die Harris hatte wohl eine Beziehung mit einem politischen Förderer. Und das ist dann vielleicht schon auch interessant, inwieweit sie da ja nach Vorgaben oder sowas gehandelt hat. Er hat sich wortwörtlich hochgeschlafen. Das haben wir ja auch, glaube ich, schon ein paar Mal thematisiert. Nämlich mit dem Ex-Bürgermeister von San Francisco, der sie ja dann gefördert hat und sie irgendwie frisch aus der Uni genau, deswegen als Vorsitzende von irgendeinem Gremium da irgendwie eingesetzt hat. Mit ordentlich viel Geld und so. Und die soll ja wohl auch von dem sein ganzes Netzwerk irgendwie geerbt haben. Also. Okay. Ja, feministische Ikone, ne, die sich wortwörtlich hochgeschlafen hat. Großartig. Ja, Doppelstandard, ne? Ist es nicht mal wieder herrlich. So beim Spiegel. Ah, Spiegel wird immer schlimmer halt, ne? Und die Faktenchecks dazu. Ja gut, er sagt ja zumindest, hätte sie von der Familie nicht profitiert. Also er scheint es auch eher als verwerflich einzuordnen. Ja, habe ich jetzt auch so verstanden, ja. Faktenchecks dazu waren auch lustig, weil die dann so Sachen geschrieben haben wie, ja, stimmt zwar, dass die eine Affäre hatten, aber zu dem Zeitpunkt war der sowieso schon von seiner Frau entfremdet. Also so wäre das irgendwie das Problem dabei. Aber wirklich großartig. Also. Ja, das habe ich einfach mal als Beispiel mitgebracht dafür, dass die Medien halt auch einfach konsequent den Scheißdreck übernehmen. Jo. 71er soll Ehefrau in Mülheim getötet haben, möglicher Femizid. Und die Polizei ermittelt hier, ob das ein Femizid ist. Oh, Motivlage ist. Viel Erfolg beim Rausfinden, ey. Also ich finde das bedenklich, dass halt von uns bezahlte Medien in diesem Jargon sprechen von einer ja irgendwie kulturrevolutionären Clique. Das widert mich an. 18,36 €. Das war schon alles zu dem Artikel. Erinnere dich mal, wie das angeblich ursprünglich gemeint war mit toxischer Männlichkeit. Da ist auch nichts mehr von übrig geblieben. Das heißt einfach nur noch Männer sind Arschlöcher sozusagen. Ne? Das hier habe ich mitgebracht. Weil hier der Mensch einen Aufwachsen in den 90er Jahren beschreibt. Ich denke mal halt in, er sagt halt auch in Ostdeutschland. Es war ja keine schöne Zeit Anfang der 90er Jahre in der ostdeutschen Platte. Man hat davon gehört, nicht wahr? Baseballschlägerjahre, pipapo. Die Angriffe der Faschos auf Jugendliche, die ihnen nicht in den Kram passten, wurden damals auch von LehrerInnen gerne als normale Schulhofkabelei abgetan. Wie überhaupt die Gewalterfahrung einer ganzen Generation lange Zeit übergangen wurde. Wir sehen, nichts wurde je auf Twitter oder Facebook erfunden, nicht einmal Gaslighting. Unbehelligt suchten die Nazi-Banden sich ihre Opfer aus und schlugen zu, in den Hinterhöfen, in der S-Bahn oder eben vor der Schule. Mit einer Ausnahme, nämlich in den Tag, an dem mein Lehrer Hofaufsicht hatte, dazwischen ging und einen Schüler in Sicherheit brachte. Ich weiß nicht, ob er an dem Tag ein Leben rettete, meinen Glauben an die Kraft der richtigen Entscheidung aber schon. Also, ich finde das so krass, vor allem, wenn man das halt eins zu eins übertragen kann auf heutige Schulhöfe. Und wenn damals einer ganzen Generation irgendwie ihre Gewalterfahrung abgesprochen wurde, dann sehen wir das ja heute nur noch umso deutlicher. Weil auch damals schon gab es laute Stimmen auch gegen den Rechtsradikalismus, der damals in Ostdeutschland wirklich halt auch noch dieses Ronny und Mike mit Glatze Gesicht hatte. Aber was ist denn heute anders, liebe Taz? Und warum seht ihr den Splitter im Auge des Gegenübers, aber den Balken seht ihr nicht? Zumindest der Kolumnist nicht. Das war eigentlich schon alles zu dem Artikel. Dass ich tatsächlich schreiben, dass der Daniel Kretschmer heißt. Daniel Kretschmer. Ach so. So wie Simon Dedeaivi. Berlin hat eine neue Wahlkampagne. Wir sehen hier eins der Plakate. Wir können unfreundlich, aber auf die nette Art. Berlin. Denkt mal dran, das wird von bayerischen Steuerzahlern finanziert, der Unsinn. Und auch Simon Dedeaivi gefällt es überhaupt nicht. Also das Plakat finde ich auch irgendwie übertrieben doof. Liebste Berliners und alle, die es werden wollen, ich habe eine traurige Mitteilung zu machen. Berlin ist tot, mutmaßlich umgebracht vom eigenen Senat. Das war vorauszusehen, werdet ihr sagen. Diese Stadtentwicklung konnte nur tödlich enden. Wenn man nichts gegen die Armut tut, dann wird aus arm aber sexy eben schnell arm und krank und darauf folgt nun mal tot. Wir nehmen mit dir lassen. Diese Haltung ist sehr berlinerisch von euch und ich will an dieser Stelle auch keine große Fassbrause aufmachen. Aber nun wurde vom Regierenden die Grabrede angekündigt. Am 12. September soll sie kommen und zwar in Form dieser Werbekampagne. Die Verantwortlichen nennen das selbstironisch. Ich nenne die Stimmung in der Stadt nicht gelesen. Die Menschen hier, die sich nicht überlegen, welches Start-up sie mit Papas Geld als nächstes gründen sollen, brauchen gerade mehr Herz als Schnauze. Besonders von Politik und Verwaltung. Was so viel heißt wie Menschen leiden, gibt uns Geld. Und auch schön, wie es ihr Feindbild sind halt die Leute, die irgendwie ein gutes Elternhaus hatten und Möglichkeiten haben. Nicht etwa irgendwie, was weiß ich, der böse Kapitalist oder so. Nein, es sind Leute, die es besser haben als sie und einfacher. Das sind Feindbilder. Wunderbar. Wie, es gibt noch mehr, wie gesagt, es sind 16 Motive. Was wir von Mauern halten, wisst ihr ja zum Beispiel. Moment, ist das nicht derselbe Senat, der den Görlitzer Park einzäunen und abschließen möchte? Gegen den Willen der AnwohnerInnen und des Bezirks? Das ist nicht selbstironisch, das ist hier hässig. Ja, aber nach mehreren Vergewaltigungen, Messerstechscheiße und regelmäßigen Drogenhandel. Ich glaube, da gibt es doch sicher Anwohner, die das wollen, die das eher wollen. Das ja, auch. Und dann die schlechte Infrastruktur, die trifft natürlich die armen Menschen am härtesten. Lange Zeit konnte Berlin in Berlin kreativer und freier sein als irgendwo sonst. Der finanzielle Druck, die soziale Unsicherheit, wachsender Rassismus, Antisemitismus und Queerfeindlichkeit, Ableismus, das krasse Erstarken reaktionärer Gruppen. Sie drohen gerade all das zunichte zu machen, wofür die Stadt steht. Wenn man nichts auf die Reihe kriegen, warum stehen dann alle Schlange? Das war vor 10 Jahren. Doch war seitdem einer an der Kampagne, der an der Kampagne beteiligt mal in Berlin? Wenn ja, denn sicherlich nicht östlich vom Wannsee. Die Kampagne ist noch nicht mal auf die interessante Art schlecht. In der Pressemitteilung heißt es, sie wäre mutig. Aber da ist kein Mut, nur Abstand zum Zeitgeist. Alles ist so uninspiriert, wie diese Stadt zu werden droht. Berlin hat, wenn, dann eine Image-Kampagne verdient, die so peinlich ist wie die Post um den BER. Nur eben nicht ganz so teuer. Genau, genau. Ja, ich möchte ihr Berlin halt so haben, wie sie das will. Und vorher wollten irgendwelche Leute, die vor einem Jahr, vor 5 Jahre vorher hingekriegt kommen sind, haben gesagt, das ist nicht mehr mein Berlin jetzt, so wie es im Munde der AI, wie das will. Und wieder 5 Jahre und so weiter und so fort. Dinge ändern sich und gerade Städte ändern sich und keine Stadt und vor allem kein Viertel bleibt immer dieser coole Kiez, wo alle irgendwie hey ho sagen und irgendwie miteinander feiern jeden Abend, weil dann früher oder später werden Leute mit Geld kommen. Das ist nun mal so. Du willst das nicht, aber das ist momentan die Realität. Die Stimmung schlägt um, wenn aus Prekariat Elend wird. Wenn Menschen, die ihr Leben, ihre Lieben und ihre Arbeit haben, diese Stadt gestalten und prägen, es sich nicht mehr leisten können, auch hier zu wohnen. Du machst also Politik nur für Leute, die sowieso schon da sind. Was ist mit all den Menschen, mit ihren unrealisierten Träumen, die irgendwo draußen sitzen und sagen, wenn ich nur in Berlin wohnen könnte, den könnte ich das schaffen. Den nimmst du ja einen Platz weg, Simon. Ja, egal. Ja, Berlin. Die Preise beim Wohnen zu beklagen, ist ja auch gerade in Berlin ein bisschen, ja, die haben sich so ein bisschen so ausgesucht, ne? Mockridge, Keule, was hast du gemacht? Er hat einen Witz gemacht über Behinderte, über den Behindertensport, über die Paralympics. Und so hat er wohl sowas gesagt wie, oh, da schmeißen sie 2 Leute ohne Beine ins Wasser und gucken, wer zuletzt untergeht und wer gewinnt dann. Oder so. Ja, und er hat irgendwie so darüber gemutmaßt, wie das erfunden wurde. Er meinte irgendwie, ja, wir habt doch Hauptbehinderte in eurem Land, lass mal gucken, wer die besten Behinderten hat oder so. Ja. Und klingt für mich ganz mäßig witzig, aber es war eben auch ein Witz. Für mich und die normale Komikerwitze. Ja, so, ne? Werden die wohl aushalten. Ne? Wie schlechter Geschmack so halt, ich meine. Ja, und am Ende behauptet er dann ja auch laut diesem Artikel, dass er auch selber welche kennt und die hätten schwarzen Humor. Weiß ich nicht. Aber aus meiner Erfahrung bei der Arbeit mit behinderten Menschen habe ich immer einen scharfen schwarzen Humor erlebt, den ich gefeiert habe. Das ist mir nicht gelungen ist, das richtig zu vermitteln und dass ich Menschen verletzt habe, tut mir wirklich leid. Ja, und der 2. Artikel ist von mir eingereicht, Sat.1 sitzt ihn ab. Also die neue Show, von der in einem anderen Artikel noch die Rede war, haben sie jetzt bleiben lassen. Was ist in der Box? Fragezeichen. Gibt es jetzt nicht bei Sat.1. Oh, das ist ja ärgerlich. Ja, ich meine, eigentlich ist mir das natürlich egal, aber nötig ist es nicht, ihn deswegen zu canceln, finde ich. Ne? Ja, und in Wirklichkeit sind die Paralympics, so schreibt die NZZ hier, doch eher verknüpft mit Thema Krieg, ne? Weil da nämlich die ganzen Kriegsversehrten sich treffen und hier wird noch behauptet, es werden immer mehr. Ich habe ja ehrlich gesagt eine Überflogung im Bericht. Ich fand den so schön widersprüchlich zu dem, was der Mokritsch da gesagt hat. Also er hat sich ja gefragt, wie es entstanden ist, und es ist eher entstanden aus Kriegsversehrten. Ne? Und natürlich auch Normalbehinderten, aber ja, so wie Mokritsch gesagt hat, war es eben jedenfalls nicht. Je mehr Krieg, desto mehr Kriegsversehrte. Veterans, sozusagen. Ich habe auch einen Kumpel, der mal dabei war bei den Paralympics. Mir fehlt ein Unterschenkel, aber der macht nicht mehr mit, weil die jetzt alles praktisch auf Rollstuhl umgestellt haben hauptsächlich. Also die Volleyballspieler, ist es jetzt Rollstuhlvolleyball? Ja, also als nebenbei Information. Auch die ukrainischen Parasportler werden natürlich mehr. Spitze. Dürfen russische Kriegsversehrte überhaupt teilnehmen? Weiß ich nicht. Das ist so eine Sache, ihr dürft aber nicht mit Flagge oder so. Die haben es probiert, also die sind wohl irgendwie als Freie da irgendwie mit bei und das geht es nämlich auch in diesem Artikel irgendwie drum. Als freie Radikale. Die sollen irgendwie nicht zusammenhängen mit dem Regime, aber das wird in Zweifel gezogen. Laut diesem Artikel hier. Also offizielle Beteiligung von Russland gibt es nicht, aber es gibt russische Athleten dabei und das mögen sie auch nicht. San Ijamiti schießt auf Maria und Jesus. Ja, hier haben wir eine Aktivistin aus der Schweiz. Habe ich den nicht aufgemacht vorhin? Bis ich für einen Schlüssel. Die kommt von der Operation Libero. Eine der Benennung nach liberale Organisation, aber wenn ich da reingucke, geht es vor allem halt auch um offen für alle Partnerschaftsformen und Gesellschaftsformen und weg mit der Kernfamilie und so weiter und so fort. Eine der Chefinnen da ist die Sanija Ameti. Ja, und die hat halt, wenn du jetzt mal runterscrollst, hat ihre Schießscheibe gezeigt, die sie benutzt in ihrer Freizeit. Ja, kann man von halten, was man möchte. Und sie sagt ja, dass sie sei mausgerutscht, beziehungsweise sie habe da einen Katalog gehabt, aus dem sie Seiten rausgerissen hat als Visualisierung fürs Ziel und dabei habe sie nicht darauf geachtet. Und das würde ihr sehr leid tun. Oh. Immerhin hat sie gut getroffen, genau zwischen den Augen. Ne? Hat aber dabei nicht bemerkt, wer auf dem Bild war. Ja, Mensch. Ja, aber es gibt irgendwie nichts gegen unsere Kultur und so, Leute, die uns hassen und die irgendwie das auch offen zelebrieren und im Nebensatz dann wieder sagen, ich bin aber liberal. Hm. Ja, kann man natürlich so meinen, stimmt schon. Ja, die Webseite Multipolar, die haben ja die RKI-Protokolle zuerst freigeklagt, beziehungsweise die Schwärzungen daraus geklagt. Und ja, können jetzt, glaube ich, damit aufhören, weil es ja eben auch alles frei verfügbar ist. Aber die Landesmedienanstalt möchte nochmal ein paar Verstöße bitte mindestens korrigiert haben oder so. Und zwar geht es vor allen Dingen um ältere Corona-Artikel, wo, weiß ich nicht, nur Maskensachen behauptet wurden oder so, die sie korrigieren sollen halt im Prinzip. Und ich denke mal, wenn sie die korrigieren, wo jetzt eigentlich auch nicht viel gegenspricht, sind es ja auch alte Artikel, ne? Scheiß doch drauf so ungefähr. Dann werden sie da auch irgendwie vom Haken gelassen. Aber dass die Landesmedienanstalt überhaupt sowas macht, das ist ja schon fragwürdig. Ne? Warum hängen die jetzt alten Artikeln hinterher, wo sie angebliche Fehler drin finden? Und warum betrifft das jetzt ausgerechnet diejenigen, die da sich Informationen freigeklagt haben oder so? So war das Informationsfreiheitsgesetz ja eigentlich nicht gemeint, ne? Dass man dann sich dadurch zum Verfeuchten macht oder so. Also die Vorgehensweise unserer Aufseher, ja, lässt zu wünschen übrig momentan. Es gibt auch andere Fälle. Multipolar ist ja nur einer von vielen sozusagen. Ja, was nervt an der Klimaberichterstattung? Fragt hier die Zeitschrift Journalist. Das Getanze. Ja, die Aufgeregtheit, das Drama dabei. Zu viel, zu schwer, zu einseitig, zu aussichtslos. Wir haben bei Verbänden, Unternehmen und Journalisten nachgefragt, was nervt sie beim Klimathema. Und wie müsste gute Klimaberichterstattung aussehen? Die erste Person sagt, Klimaschutz wird häufig als Kostenfaktor geframed und nicht, was richtiger wäre, als Zukunftsinvestition. Oh, wir würden gerne mehr Artikel lesen, die aufzeigen, was wir verlieren, wenn wir den Klimaschutz nicht vorantreiben. Die Probleme in der Berichterstattung über uns beginnen bei der Wortwahl. Selbst etablierte Medien übernehmen rechte Kampfbegriffe wie Klimakaoten oder Klassiker. Klimakleber. Das war jetzt letzte Generation, ne? Von wegen Unternehmen oder so. Es sollte im Klimajournalismus vor allem darum gehen, Zusammenhänge herzustellen und Konsequenzen von Entscheidungen darzulegen und nicht darum, Politiker und Unternehmen an den Pranger zu stellen. Oh, Head of Global Corporate Corporations bei Henkel. Aber das sieht freie Wissenschaftsjournalistin Sigrid Merz natürlich anders. Journalismus wird informieren, einordnen und zum Nachdenken anreden, nicht bestehende Narrative bestätigen. Ich wünsche mir deshalb weniger Emotionen und mehr Evidenz. Oh, nee, sieht sie doch nicht anders, aber irgendwie sieht es bestimmt anders. das Fundamentchen der journalistischen Arbeit ist das Unterscheiden von Informationen und gezielter Desinformation. In kaum einem Feld wurden in den letzten Jahrzehnten so viele Nebelkerzen gezündet wie in der Klimafrage. Vom ORF. Tja, warum sausen die einen in einem Privatjet um die Welt, während die anderen das Wasser bis zum Hals steht? Wem nützt es? Das ist auch in der Klimaberichterstattung eine zentrale Frage. Sie dreht sich um Verteilungsgerechtigkeit. Umweltverband Robin Wood. Es muss uns Kommunikatoren genauso gelingen, wie den Journalisten, die Menschen mitzunehmen. Denn der Klimaschutz kennt keinen gedanklichen Aufschub. Wir sollten leidenschaftlich, aber fair miteinander diskutieren. MVV Energie. Der Klimawandel betrifft uns alle. Daher muss der Klimajournalismus auch alle erreichen und nicht nur diejenigen, die Deutsch sprechen. Es ist eine Katastrophe, dass es solche Angebote noch nicht gibt. Klimawandel für Leute, die nicht Deutsch sprechen. Haben die in ihrer Sprache, kriegen die da keine Informationen drüber? Es wäre sicherlich berichtenswert, welche Anstrengungen notwendig sind, um auch weiterhin 84 Millionen Menschen in Deutschland verlässlich jeden Tag mit sicheren, günstigen heimischen Lebensmitteln zu versorgen. Ja, sollte man meinen. Ja. Was braucht Klimajournalismus? Klimaressourcen braucht ja vor allem Journalist Doppelpunkt innen, die bereit sind, sich die unangenehmen Fragen zu stellen, sagt die Chefredakteurin der Taz. Nämlich brauchen wir Kommunismus und wenn ja, wie schnell? Mhm. Schneller. Ja, dass wir die Sprache ja immer verändern müssen, das sieht ja auch der Cicero so. Kolumne Grauzone. Und in einem Beitrag in einem Fachjournal empfiehlt ein Linguist ganz offen die Manipulation der Sprache zur leichteren Durchsetzung klimapolitischer Ziele. Und die Pressestelle der Freien Universität Berlin bejubelt diese totalitären Gedankenspiele auch noch, sagt hier der Alexander Grau. Ja, genau. Also, dennoch verschwimmen die Grenzen zwischen politischem Aktivismus und Wissenschaft zunehmend. Wissenschaftler nutzen ihre akademischen Titel, um politische Agenden durchzusetzen. Ihre wissenschaftliche Expertise dient dabei als Totschlagargument, um demokratische Meinungsbildung im Keim zu ersticken. Follow the science. Schließlich erübrigt sich jede Diskussion dort, wo die Wissenschaft die wissenschaftliche Wahrheit verkündet. Ja, das ist an der Freien Universität wohl auch so gewesen, wo es um die Sprache der Klimaforschenden geht, also durchgegenderter Text. Frontiers sind gleich jetzt, oh mein Gott. Und die ist zu technisch jargonhaft und stattdessen soll man doch irgendwie von globaler Überhitzung reden, von Klimazerstörung, Klimaselbstmord. Hochofeneffekt. Wie der Benecke der Meinzer ist. Statt Kipppunkte, Metastasen. Joho. Genau. Das ist wie wenn man einen Pizzaofen aufmacht, so heiß. Und statt Messerangriff sagen wir jetzt Blutgehirnmassaker. Klimazerstörung, Klimaselbstmord, globale Verbrennung. Oh, ist das ein Quatsch, ne? Es geht nicht um Logik, ja, genau. Gar nicht um Korrekt und gar nicht um die Wahrheit, scheinbar auch, ne? Globale Verbrennung. Es geht darum, den Leuten Angst zu machen. Sonst nichts. Ja. Angst, Angst, Angst. Damit zu fressen, was du ihnen hinwirfst. Jo. Ja, das ZDF berichtet mal über Geoengineering. Finde ich ganz interessant. Und meinen, es gibt so eine, also was mir jetzt neu war, oder beziehungsweise was eben schon bekannt, mir bekannt war, aber auch da drin stand, war so ein Vorschlag, mit dem man Meerwasser in die Luft mehr einbringt und dann mehr Wolken bzw. hellere Wolken produziert, die mehr Licht zurückstrahlen. Ja, und was war das andere nochmal? Kannte ich auch. Achso, mit Schwefelsäure, glaube ich. Achso, und sie wollten eventuell die Meere dazu anregen, mehr Plankton zu produzieren, indem sie Eisen einbringen. Das fand ich eigentlich noch gar nicht mal so ganz so doof. Und aber auch vor allem der Vorschlag, in der Zone praktisch, wo sich die Gravitation zwischen Sonne und Erde so aufhebt, da könnte man irgendwas platzieren, nämlich diese Sonnenfilter, so kleine Sonnenfilterchen. Ich finde das im Prinzip ein bisschen fragwürdig, weil die Leute das sicher nicht gut finden werden, das Sonnenlicht auszusperren einfach. Ne? Das, Und die Sache ist halt auch, wir haben schon so oft versucht, in geregelte natürliche Systeme einzugreifen. Das ist eigentlich immer noch. Machst du nur Sachen kaputt. Ne? Und vor allen Dingen muss es, also ich kann ja aufhören, da auf dem Wasser das Meerwasser zu versprühen, aber ich kann schlecht aufhören oder ich muss vielleicht sehr viel Aufwand betreiben, diese Dinger da wieder rauszufiltern aus der Atmosphäre oder beziehungsweise da drüber eben an dem Punkt. Vielleicht kriegt man die da gar nicht wieder weg, weiß ich jetzt nicht, ne? Stand da nicht dabei. Und das klingt ja nach einer sehr dauerhaften Lösung und da wäre ich vorsichtig, ne? Der Abriss der Atomkraftwerke war ja auch nicht ganz billig. Oder der Atommülllagerei oder sowas, ne? Ist ja auch für Ewigkeiten jetzt. Muss man vorsichtig sein, dass man sich nicht so Ewigkeiten so Probleme anschafft. Deswegen finde ich den Vorschlag eigentlich nicht gut. So. Ansonsten wurde das hier nur so teilweise negativ dargestellt, dass das auch kritisch gesehen wird und so weiter. So. Aber von Chemtrails war nicht die Rede. Ja, dann gibt es noch aus dem Wirtschaftsministerium bzw. Anlassministerium der Umwelt hier Vorwürfe wegen dieser Umweltprojekte, dieser CO2-Ausgleichsprojekte in China, die ja nur so zum Teil stattgefunden haben. Unter anderem behauptet hier einer von so einem Verband, dass ich glaube von 68 geprüften Projekten 67 beanstandet wurden, während das Ministerium nur von 2 oder 3 Fällen redet. Die sind sich also noch nicht ganz einig und streiten sich ordentlich darüber, wie das denn jetzt ist mit den mit diesen CO2-Kosten und ob das wirklich sinnvoll ist, wenn die ja doch nur irgendwelche Leute unterstützen, die eben nichts dafür tun und nicht eben in dem Sinne der Projekte starten, vernünftig. Ich glaube wohl auch einige Projektbetreiber, die sich geweigert haben, ihren Betrieb besuchen zu lassen von irgendwelchen Kontrolleuren oder so. Ja, das ist natürlich schwierig, denen dann weiter Geld zu geben. Wie gesagt, das Ministerium verteidigt das aber noch. Bin mal gespannt, wie lange noch. Und ist so ein Verband gebildet worden auch, eine Initiative, Kritik oder sowas, kritische Initiative, aus verschiedenen Firmen, relativ viele Firmen, 40 oder so, die sich da vor allen Dingen gegen wehren, diese CO2-Ausgleichslasten zu tragen, wenn damit nichts in dem Sinne getan wird, dass der CO2 auch eingespart wird. Da sehen Sie auch die Unterstützung und so der Leute, ne, in Gefahr, dass da eben nicht mehr mitgemacht wird, weil es keinen Sinn macht. Und ich finde es gut, dass da mal einer wenigstens mal mit anfängt, ne, das mal zu kritisieren. Denn dass das viel zu einfach ist und so, das war doch klar. Und außerdem ist es einfach ein Riesengeldabfluss von uns in andere Länder. Ne? Und das war, so wie der Bojanowski sagt, war das ja zum großen Teil auch so geplant. Bei diesen COP-Veranstaltungen, also diese Klimatreffen, die sie immer irgendwo in der Welt ablaufen lassen, einmal im Jahr, dass die Chinesen damals darauf geachtet hätten, ja, dass sie eben nicht die Kosten damit haben, so ungefähr. Und mit solchen Maßnahmen, mit denen man da Projektgelder irgendwie rüberschiebt, haben sie das ja auch gut hingekriegt. Ne? Die anderen Länder, speziell so China, Indien, sind ja eh erst ab 2060 oder 2080 verpflichtet, die in Einsparungen zu beginnen. Da sind wir schon pleite. Ne? Ja, Hamm und Öntrop, Kernkraftwerk, Thorium-Hochtemperaturreaktor, eigentlich ein interessantes Konzept und so weiter. Soweit ich mich erinnere, war das aber damals so, dass das zumindest theoretisch in der Lage gewesen wäre, auch Plutonium herzustellen. Und dann deswegen wieder eingestellt wurde. Und das ist also nur 3 Jahre gelaufen. Ein Jahr voll und die anderen beiden so im Testbetrieb. Und weil sie das Ganze in die Hände einer GmbH gegeben haben, ist sie natürlich jetzt auch insolvent. Also bis zu ihrer Haftungssumme von 50.000 sind sie da nicht mit ausgekommen, so ungefähr. Nein, das ist nicht ganz richtig, die hatten wieder Rücklagen. Aber die reichen jetzt halt nicht mehr und deswegen soll da der Staat bzw. das Land einstehen. Das Land hat aber gesagt, wir reichen das direkt an den Bund weiter, weil wir das ja im Auftrag praktisch des Bundes überhaupt nur gemacht haben, dieses Projekt. Ja, und so gehen 50 Milliarden oder so dahin. Mark waren es ja damals, die das Ganze, glaube ich, auch an Support, an staatliche Unterstützung gekostet hat. Ne? Heute stützen staatlich andere Sachen. Ja, der THTR war eigentlich ein schönes Ding. Also ich bin da ein bisschen schade drum, dass das weg ist. Aber sie müssen jetzt auch scheinbar noch in ihrer Legislaturperiode alles Mögliche abreißen, damit das bloß nicht wieder aufgebaut werden kann. Ne? Den Eindruck habe ich auch ein bisschen. Ja, und dann haben die Firmen ja auch noch das Problem, dass sie immer jetzt CO2-Daten liefern müssen für ihre Produkte, die sie vertreiben. Und das ist alles nicht so einfach. Erstens sind die ja zum Teil nur geschätzt. Zweitens möchte das auch nicht jeder Lieferant gerne rausgeben, diese Daten. Warum jetzt nicht, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber offensichtlich gibt es auch mit der Datenverteilung und so weiter ein bisschen Schwierigkeiten. Und ja, es ist, glaube ich, auch so, dass die so Einzelteillieferanten, das müssen das vielleicht auch gar nicht machen, sondern es geht dann wieder nur um die, die die Sachen zusammensetzen. Wie auch immer, auf jeden Fall werden da ziemlich viele Daten verlangt jetzt schon von der EU und die sprechen auch schon Strafen aus, wenn die Sachen fehlerhaft sind. Das ist das Problem dabei, dass sie da eben auch eine geringe Fehlertoleranz haben. Ja, für Daten eben, wenn es die noch gar nicht gibt, so, ne? Ja, und ab nächsten Jahr soll das dann, glaube ich, auch, soll das auch bezahlt werden. Ja, genau, die Produkte mit ihren CO2-Lasten, sondern auch entsprechend CO2-Abgaben abführen. Und wenn die Daten nicht exakt sind, haben die Firmen auch da keinen Bock drauf. Ne? Also das haben wir auch klar gemacht hier. Ärger um Klimavorgabe eben. Ja, das geht jetzt alles so langsam in die heiße Phase. Was ja auch damit zu tun hat, eben, dass wir politisch keinen Wechsel erreicht haben, europäisch immer. Das ist nur so ein Runde. Haben wir noch was? Ja, das schon. Oh, so. Ups. Das ging aber schnell heute. Findest du? Ist das auch schon? Ja, gut. Ich werde noch neun. Ah ja. Oh, ja, okay, tatsächlich. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt Kohldampf. Ja, ich bin nicht auch. Wann ist die Wahl in Brandenburg? In 14 Tagen, wann ist? Habe ich gar nicht im Kopf. So, auf jeden Fall noch jetzt in nächster Zeit, meine ich. Wird das spannend? Ja, muss man mal gucken, ob halt Sarah Wagenknecht nach der Offenbarung. Ja. Jetzt stimmt, das wird so punkten können. 22. Ups. Ja. Nur 14 Tage. Okay, du. Dann würde ich sagen, geht in den Wald da draußen. Don't let you gender. Don't get gender. Ja, genau. Don't misgender me. Das würde ich nie tun, Frau Mammon. lest Knicklicht, Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net, abonniert das Mammon-Magazin. Das ist sehr gut. Mach das. Mach das. Los. Nein, abonniert doch mal die Weltraumaffen, das ist auch gut. Die sowieso. Nö. Ich warte alles auf den Delta Blues, der mir in den Rücken fällt. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Du magst es. Bis dann.